behalf of every wrestler who wanted to be hardcore more than they wanted to be a superstar. On behalf of everyone who lived the dream, fought the fight, and never gave up hope. But what you are is a Kung Pao bitch. Herzlich willkommen zu Talk of Personality mit Ricky und Steamboat Chris. Chris, es gibt aktuell Beschwerden über Cult of Personality bzw. über Talk of Personality. Ja, auf. Brandheiß sind die reingekommen. Ich habe was anderes gelesen. Ja, angeblich sei ich zu leise. Kann das hier jemand bestätigen oder dementieren? Jetzt auf Reaktionen sozusagen aus dem Live-Universum. Ja, aus dem WWE-Universum. Ja, und jetzt habe ich, und jetzt an der Stelle mal einen Applaus für Dennis von Reds. Er hat mir gerade geschrieben, alles fluppt wieder. So, und wir haben... Dennis? Entschuldigung nochmal, ich konnte wirklich nicht. Ich bin irgendwo in der Pampa versackt. Gut, Chris, wir haben keine Zeit zu verlieren heute. Wir haben unheimlich viele Themen, die wir abackern müssen. Druck ist zu hoch für mich. Ich glaube, ich steig aus. Der Druck wahnsinnig hoch. Die Latte hängt unheimlich hoch. Ja. Ich habe unglaubliche Exklusivinformationen noch mir beschafft, bevor es hier losging. Ja. Außerdem hast du ja heute sozusagen die schöne Aufgabe, Ring of Honor und TNA zu reviewen für, also zu reviewen nicht, aber darüber ein bisschen zu quatschen. Denn du hast jetzt eine Woche ohne WWE hinter dir. Wie fühlt sich's an? Du, Ricky, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt nichts. Ich habe jetzt seit über 10 Jahren kein Raw mehr gesehen am Stück. Mir fehlt nichts. Ich habe mir ein paar Bilder angeguckt im Internet, habe das Xbox-Cover da von dem Spiel gesehen und da habe ich mir gedacht, ah, okay, das war eh das Highlight der Sendung. Warte, ich gieße mir gerade noch was zum Trinken ein. Ich will es kurz euch zeigen. Nee, aber das ist ja schon eine einschneidende... Das sind Soundeffekte, wa? Einschneidende Zäsur, ne? Wenn man nach so einer langen Zeit mal kein Raw guckt... Pass mal auf, Chris, warte mal. Ich hole sie nach. Chris, warte mal ganz kurz einen Moment. Weil ich habe noch ein Geräusch vorher aufgezeichnet. Ich habe noch ein Geräusch, bevor wir hier mit der Sendung loslegen, habe ich noch ein Geräusch aufgezeichnet. Dafür, dass du es so eilig hast, ja? Ja, und zwar, das spiele ich jetzt mal ab. Ist also ein Geräusch, pass auf, das... Das habe ich noch vorher aufgezeichnet. Rat mal, was es war. So, kommen wir zum ersten Thema, oder? Nee, rat doch mal, was es war. Jetzt wirst du dich fragen, wie kommt der aus so einem Quatsch, wa? Ich werde jetzt wahrscheinlich Soundmacher beim Film, nämlich. Und ich weiß jetzt auch schon, wie das alles funktioniert. Ich war heute war der erste Tag sozusagen beim Praktikum. Und heute haben wir so Kokosnüsse, die aneinander klappern, haben wir machen müssen, weißt du? Also... Da wird halt so eine Filmproduktion, dass es so anhört, wie wenn du mit zwei Kokosnüssen so, dann haben wir uns ein Pferd praktisch ins Tonstudio gestellt, dass wir diese Kokosnüsse, die aneinander klappern, dass wir das Geräusch für den Film nachmachen. Ja, Chris, was hast du halt so gemacht? Ich habe gearbeitet. Ah ja, gut. Und Roh geguckt und TNA. Alles an einem Tag? Ach, Junge, also ja, du, das Programm schon gegeben heute. Dann bist du ja sozusagen brandheiß informiert und wir können tatsächlich direkt losstarten. Heute natürlich noch ganz, ganz wichtig, Leute, bevor ich jetzt dann wirklich abgehe wie ein Schnitzel. Heute natürlich noch ganz wichtig, wir wählen den ersten MVP des Monats, den ersten Talk of Personality MVP des Monats. Wer jetzt noch schnell abstimmen will und am Abstimmungsergebnis was ändern möchte, kann das tun, cultofpersonality.de, dann findet ihr rechts... dieses MVP des Monats gedönst. Und da könnt ihr noch schnell klicken. Brock Lesnar, Rosa Mendes, Daniel Bryan, die stehen alle zur Auswahl. Könnt ihr noch was verändern. Wir werden natürlich heute euch sagen, wer für nächsten Monat nominiert. Und dann gibt's auch noch natürlich andere Sachen. So, Chris. Ricky. UFC 146 war am Wochenende und also ich muss sagen, ich bin ja großer UFC-Fan, du noch nicht so ganz. Ich habe noch nicht, aber es geht bald los, denke ich. Geht jetzt dann bald los, okay. und wer war zu Gast? Völlig überraschend, Brock Lesnar. Ja, mein Lieblings- ist alles nur Work. Jetzt pass auf, ich habe hier die exklusiven Informationen alle vorliegen. Also das ist das Tolle, ihr hört jetzt Talk of Personality live und werdet jetzt wissen, was sozusagen da abläuft. Chris, wie findest du das? Ich warte. Okay, also pass auf, die Gerüchte mit Lesnar, die sind tatsächlich noch nicht, die sind jetzt nicht aus dem Nichts gekommen, denn schon Anfang letzter Woche gab es so erste leise Gerüchte, dass Brock Lesnar zurückkehren möchte, beziehungsweise vielleicht auch beides gleichzeitig machen, aber definitiv, dass er mit einem Engagement bei UFC liebäugelt. Die Gerüchte gibt es schon seit Anfang letzter Woche. Und jemand, in Anführungsstrichen, hat bei der UFC dann angeklopft und hat einfach mal nachgefragt, ob grundsätzliches Interesse bestehen würde an einem Brock Lesnar Comeback, der ja eigentlich retired ist im Dezember. Ihr erinnert euch alle, gegen Alistair Overeem einen auf die Mütze bekommen und dann gesagt, jetzt ist Schluss. Also irgendjemand hätte gefragt bei der UFC, ob man da nicht nochmal drüber nachdenken möchte, Brock vielleicht doch nochmal brauchen könnte. Man hatte sogar soweit schon konkrete Ideen von diesem jemand, dass man eine Mega-Fight-Night plant. Also es war jetzt nicht so schwer vorherzusagen, dass Cain Velasquez Bigfoot Silva besiegt und auch bei Junior Dos Santos konnte man davon ausgehen, dass er Frank Mir besiegt. Und somit steht jetzt eigentlich Junior Dos Santos, der Heavyweight-Champion der UFC, gegen Cain Velasquez 2 auf dem Papier. Und jetzt war die Idee von diesem, der diese Idee an die UFC halt eben offeriert hat, dass man doch eine Mega-Fight-Night machen könnte in Brasilien, in einem Stadion, ähnlich wie man es mit Sun vs. Silva 3 jetzt geplant hat, 2 geplant hat. Und zwar mit Junior Dos Santos gegen Cain Velasquez. Also Junior Dos Santos ist Brasilianer, also der ist absoluter Megastar da in Brasilien. Falls du es nicht weißt, Chris, kann ich es dir kurz erklären. Und Frank Mir gegen Brock Lesnar. Die hatten ja auch schon ein paar Mal miteinander zu tun. Das wurde alles angeboten. Und jetzt, weil du gesagt hast, es war ein Work, kann man aber sagen, weder Dana White noch Vince McMahon haben das Ganze initiiert. Brock. Aber Dana White wurde doch bei einer PK gefragt, ne? Und da hat er ganz so viel Sand maybe gesagt. Kommt alles. Pass auf, mein Freund. Brock soll angeblich sozusagen mit beiden Seiten so ein bisschen sein Spielchen treiben. Dafür ist er auch bekannt. Also das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Also es ist ja so, man hat sich gedacht, wenn jetzt wieder die WWE praktisch ein Angle beim UFC-Event startet, wäre das natürlich ein ziemlich dickes Ding, weil du erinnerst dich bestimmt, dass es sowas ja schon mal mit dem Undertaker und Brock Lesnar gab. Ja. Und damals wurde ja Dana White auch nicht vorher informiert. An das Match kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, dann was daraus resultierte. Ja, aber das Problem war halt hauptsächlich, dass Dana White sich angekotzt hat wie sonst was, dass er vorher halt davon nichts erfahren hat. Also, dass sie das praktisch die WWE ohne seines Wissens gemacht hat. Das ist ja. So, und deswegen hat man sich gedacht, naja, von der WWE, es wäre komisch, wenn dann Dana White nicht davon wüsste. Und dass die beiden nicht zusammenarbeiten, hält man eher auch für unwahrscheinlich. Ist natürlich alles immer mit so einem eigentlich Aber es versehen. Gab doch mal vor einem Jahr oder so ein Interview mit Dana White, dass er nichts gegen die WWE hat. Mhm. Also nichts gegen Vince und Hunter und so. Und generell dazu. Gegen die WWE nicht. Weil er gesagt hat, die WWE hat das Pay-Per-View-Business, so wie es ist, revolutioniert. Chris, komme ich auch noch dazu. Es wird sich alles zu einem Art riesengroßen Gemälde zusammenfügen am Ende. Es ist unfassbar, was ich für Informationen habe. Okay, Sherlock, fahren Sie fort. Ja, natürlich, selbstverständlich. Also, wir halten fest, Dana White, Vince McMahon haben damit nichts zu tun. Das geht alles von Brock Lesnar aus. Also, kann man sozusagen eigentlich ziemlich sicher ausgehen. Brock Lesnar hätte wohl dann Mitte letzter Woche Dana White kontaktiert und ihm auch Bescheid gesagt, dass er bei UFC 146 am Ring sitzen möchte und dass er es halt noch nicht an der Presse, nicht der Presse weitergeben soll. Also das war Brock Lesners Bitte an Dana White, die ist ja auch nachgekommen. Und Brock hat gleichzeitig gesagt, dass er nicht nur wegen dem Fight kommt, sondern dass es halt auch Gespräche geben wird. Ja. Und aus diesem Grund, denke ich mal, hat Dana White auch nach der Pressekonferenz so reagiert, wie er reagiert hat. Denn die Gespräche fanden erst nach der Pressekonferenz statt. Also ja. So. Und aber dennoch kann es ja von ihm Interesse gegeben haben. Naja, mit Sicherheit gibt's von ihm Interesse. Aber warum? Von Dana White? Da kriegt die Specksparte wieder aufs Ei. Naja, der ist der größte Draw im MMA-Business und wahrscheinlich überhaupt nach Boxen, nach, wie heißt der Affe hier? Floyd Mayweather, ist dann ein kommt noch so ein Mexikaner, irgend so ein Boxer und dann kommt eigentlich schon Brock Lesnar als Pay-Per-View-Draw, als größter Pay-Per-View-Draw in der USA. Okay. Also das ist schon, das ist nicht ohne, ja. Und wenn du, du hast ja die Buy-Rate gesehen von Extreme Rules und so ein Dana White, der hat halt eben nicht nur 220.000 von diesen Pay-Per-Views verkauft, wenn Brock Lesnar gekämpft hat, sondern hat eigentlich immer schön an der Millionengrenze gekratzt. Ja. Und das ist natürlich schon, dass da ein Interesse besteht, kann man, glaube ich, schon verstehen. So, pass auf, weiter geht's. Dana geht davon aus, dass Brock Lesnar definitiv übrigens nochmal für die UFC in den Oktagon steigen wird. Das finde ich auch interessant, weil da muss es ja definitiv mal so eine Art kleine Zusage gegeben haben. Und jetzt kommen wir zu dem, was du vorhin gesagt hast. Er hat auch oder hätte kein Problem damit, wenn Brock Lesnar beides machen würde. Also WWE und UFC. Weil Dana White sagt, die Leute, die können das sehr gut unterscheiden. Also er hätte kein Problem damit, wenn Brock Lesnar das Ganze so aufziehen würde, wie es vielleicht im ersten Moment viele gedacht haben. Da hätte aber, glaube ich, ja? eine Partei mehr davon als die andere, oder? Weil ich meine, die WWE-Klientel ist ja nur eine andere, wie wir festgestellt haben in den letzten 2 Monaten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beide davon profitieren würden. Okay. Also bin ich mir ziemlich sicher. Sowohl als auch, weil die WWE-Leute werden UFC angucken, weil sie interessiert sind daran, was passiert da mit Brock. Und wenn man dann so einen Angle starten würde, tatsächlich, der das vielleicht sogar verbindet, beides irgendwie. Das wäre natürlich der Mega. Ja, aber wird nicht kommen. Kann ich dich gleich wieder bremsen, denn Vince McMahon hat definitiv mit sowas Probleme. Also man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass Vince McMahon zu sowas zustimmt. Ja, der ist ja eh bald wupp über die Wupper. Ja, gut, also darauf hat man ja jetzt schon seit letztes Jahr, als der gute CM Punk gesagt hat, dass Vince McMahon, ihr hört es ja immer in unserem Intro, gesagt hat, wenn die Company in den Arsch geht, dann sind die anderen 2 Pappnasen da am Start. Also von daher müssen wir da wahrscheinlich nochmal eine Legislaturperiode warten. Ja. Jetzt geht's weiter. Der Hirsemann ist ja doch online. Es ging sogar so weit. Denkt jetzt im Schwimmbad, nur mal kurz. Jetzt pass auf, Chris. Ja. Es geht sogar weiter. Ich habe ja gerade gesagt, Vince McMahon hat sehr wohl ein Problem damit. Und das wusste auch Brock Lesnar. Und jetzt kommt so eine erste Information, die konnte ich noch nirgendwo lesen bis jetzt. Die habe ich sozusagen jetzt ganz exklusiv vorn erst in einem Newsletter gelesen. Brock Lesnar hat jemanden aus seinem Camp entweder am Samstag oder am Sonntag direkt zu Vince McMahon geschickt, der irgendwie Urlaub machte, weil ja da in den USA war ja hier, wie heißt das nochmal, Memorial Day? Ja, was macht der für Urlaub, weißt du das? Ja, und zwar Skifahren macht der gerne. Nein, keine Ahnung, wo der war. Auf jeden Fall. In Nevada, glaube ich, ne? In Nevada. Auf jeden Fall war der am Samstag und am Sonntag war da irgend so ein Pappnase von Brock Lesnar bei Vince McMahon, um ihm zu sagen, dass alles okay sei, er müsse sich keine Sorgen machen und es würde angeblich alles, was passiert, dem Business, also seinem Business von Vince McMahon helfen. Also man hat, das ist natürlich, weißt du, ist natürlich schwierig, ich glaube nicht, dass jemand, der das schreibt, direkt daneben stand. Ob das jetzt genauso gesagt wurde, keine Ahnung, so stand es in diesem Newsletter, dass auf jeden Fall jemand aus dem Lesnar-Camp da eingeflogen oder hingeflogen ist zu Vince McMahon, um das Ganze, um ihn so ein bisschen zu beruhigen, weil er war doch schon wohl sehr aufgebracht. Und das würde mehr oder weniger dann auch bestätigen, dass er damit nichts zu tun hat und nichts davon wüsste. Ein weiteres Indiz ist übrigens, dass es heute keine Erwähnung oder keine großartige Erwähnung bei Raw gab. Es gab nur am Anfang, dass The Big Show kurz gesagt hat, ja hier so ein Fake-UFCler und hin und her. Ansonsten wurde da nichts erwähnt von diesem Vorfall. Also das ist auch nochmal ein Indiz, dass die WWE damit nichts zu tun hat. Sonst hätten sie es wohl großartiger ausgeschlachtet. Und dass es erst nächste Woche kommt, macht überhaupt keinen Sinn, denn dann sind die News ja schon alt. Jetzt habe ich natürlich heute sofort meinen alten Freund Dave Meltzer angehört, was er denn dazu zu sagen hat. Und der beschreibt die Lage so, aktuell würde einiges passieren so im Hintergrund und es geht wohl alles von Brock Lesnar selber aus. Ja, Dave Meltzer geht davon aus, dass Brock Lesnar mit der ganzen Aktion einfach mal so eine Art Message an die WWE senden wollte. Ja, also bezüglich der Darstellung mit der Niederlage beim Comeback gegen Cena und die daraus resultierenden, man kann ja die Niederlage nicht dafür verantwortlich machen, aber ich denke mal, die Buy-Rate war schon eine Enttäuschung für Brock Lesnar und auch für die WWE mit Sicherheit. Und ja, das ist Dave Meltzers Herangehensweise an der ganzen Sache, dass Brock Lesnar mehr oder weniger da nur mal aufgeschlagen ist und praktisch gesagt hat, du, ich kann auch jederzeit gehen, wenn ihr mich nicht ordentlich bookt, weißt du? Und ja, jetzt aktuell sieht's wohl so aus, Brock Lesnar wird wohl nicht vor Ablauf seines WWE-Vertrags für die UFC antreten. Da hat auch Dave Meltzer gesagt, die Verhandlungen liefen nicht besonders gut. Jetzt komme ich zu dem Punkt, weil du vorhin angesprochen hast, warum Dana White denn dann so euphorisch war. Das, weißt du, dass Brock zurückkommen könnte. Chris. Ja, Ricky. So, und das ist, du bist nicht interessiert an der Story, oder? Nee, ich hänge vor meinen Boxen. Ja, jetzt pass auf. Auf jeden Fall hat Schwitzen. Schön, jetzt wird's doch noch interessant. Auf jeden Fall hat dann Dana White gingen davon aus, dass man das irgendwie hinbekommen könnte, dass praktisch Brock Lesnar und also bei der UFC und bei der WWE gleichzeitig wirken können. Ja, kann, können, tun, wie auch immer. Und es sei wohl, oder man geht davon aus, dass Brock ihm gesagt hat, nachdem der Vertrag abgelaufen ist, also nach WrestleMania 29, wäre er gerne dafür bereit. Und deswegen war jetzt Dana White so ein bisschen angepisst, weil er sich gedacht hat, was willst du denn überhaupt hier mit mir über irgendwelche Verträge sprechen, wenn du eh erst in einem Jahr, sage ich jetzt mal, bei uns wieder antreten willst, kannst, wie auch immer. Ja, das war der Grund, warum Dave Meltzer behauptet, die Verhandlungen liefen nicht so besonders gut. Ja? Ja. So. Das war's. Das ist die Geschichte jetzt soweit mal. Muss jetzt erstmal abwarten, wie es so weitergeht. Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Hast du gewusst, dass Brock Lesnar bei der UFC mehr Geld verdient hat als aktuell bei der WWE? Fand ich noch interessant. Hätte ich nicht gedacht. Warum nicht? Ja, ich bin mir fast sicher gewesen, dass Lesnar nur für unfassbar viel Geld bei der WWE nochmal unterschreibt und sich den Scheiß antut. Millionen kriegt er, ne? 5. 5? 5 Millionen. Aber das ist immer noch, das ist die festgeschriebene Summe. Ich denke mal, da gibt's ja noch Merchandise und sowas obendrauf. Und trotzdem hat er... Ja, aber die spielt er doch nicht ein, oder? Sind wir doch mal ehrlich. 5 Millionen? Ja, ja, muss jetzt... Ein Overrun jetzt bei Extreme Rules von, weiß ich nicht, 40.000 oder so? Ja, 40.000, das ist $60. 40.000 mal $60, Chris, was ist das? Das ist mit Sicherheit eine Menge, aber kannst, über das du Jahr... Bist doch wenn Koch, nicht kannst du sowas nicht im Kopf rechnen oder was? Da zieht man die Nullen ab. Da gehe ich gar nicht drauf ein, weißt du, auf solche Schikanen. Man zieht die Nullen ab und dann addiert man die hintenrum wieder ran und dann kommt man auf, auf 2,4 Millionen Dollar, die sie Mehreinnahmen hatten zum Beispiel jetzt. Ja, da müssen sie mindestens 2 solche Overrun-Pay-Per-Views machen, um erstmal sein Gehalt abzuschnüdeln. Ja, naja, es kommt ja auch noch ein SummerSlam und WrestleMania und du musst ja immer so sehen, vielleicht wären die Pay-Per-Views nicht nur 40.000 Buys schlechter, sondern noch viel mehr, noch viel schlechter, wenn Brock nicht dabei gewesen wäre. Es ist natürlich eine Werbekampagne, aber es ist natürlich schon, es war natürlich schon ziemlich Aufregung da am Start. Wie viel hat er bei UFC verdient? Kann ich dir nicht sagen, auf jeden Fall mehr. Also ich war halt selber überrascht, als ich das gelesen habe, dass er bei der UFC wohl mehr verdient oder verdiente als bei der WWE, fand ich ganz interessant. 5 Millionen, okay. Das ist das, was ich da gelesen habe. Also wie gesagt, ich kann natürlich nur das weitergeben, was ich dann gelesen habe. Wenn irgendjemand andere Informationen hat, einfach in die Kommentare posten und sich drüber freuen. Ja, kann man eigentlich so machen. Mhm. Chris, deine Meinung? Wird ja auch fleißig gemacht hier in die Kommentare. Das funktioniert schon sehr gut, das muss man an der Stelle sagen. Sind zwar immer dieselben Nasen, also könnten auch mal andere. Da ist noch Platz sozusagen. Aber dieselben Nasen können gerne immer wieder... Naja. Lobhudeleien schreiben. Also, nö, geht immer gut jetzt, runter, muss ich sagen. Ja gut, aber jetzt so der ein oder andere, der braucht jetzt eigentlich auch nicht mehr schreiben. Na, na, lass doch einfach mal. Nein, natürlich nee, lass nicht. Mal nicht, na, na. Schreib weiter deine Fragen, die finde ich gut. Was ist deine Meinung zu der ganzen Sache, Chris, eigentlich? Ist das irgendwie ein riesengroßer Schwachsinn, den Brock Lesnar da abzieht? Oder glaubst du, dass der tatsächlich keinen Bock hat? Es scheint ja so, als wenn Brock Lesnar ein bisschen schizophren ist, ne? Dass er da diese beiden Mega-Companies gegen sich oder gegeneinander ausspielt, mag ja schon fast sein. Ne? Also der wird ja wissen, dass Vince da nicht so einen Bock drauf hat auf die UFC und ich weiß nicht, was er damit jetzt vorhat. Der will er sich irgendwie auf dem Markt teurer machen oder so? Ja, die Idee ist halt angeblich... einen kleinen Pimmel? Ich weiß es nicht. Man weiß es auch ein Stück weit nicht. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich das Thema auch gar nicht. Mich schon, weil... ja, ich habe ja auch keinen UFC-Background, also... Mich interessiert es tatsächlich mehr aus WWE-Sicht. Mich interessiert es tatsächlich aus WWE-Sicht viel mehr, weil Brock Lesnar endlich mal ein Typ ist, dem das scheißegal sein kann, ob er jetzt bei der WWE rausfliegt oder nicht. Also, der hat sein Schäfchen in Trockenen und der wird auch jederzeit woanders wieder unterkommen, sprich bei der UFC oder so. Und vielleicht ist das tatsächlich so eine Message, hier mit mir könnt ihr so einen Schwachsinn nicht machen, sonst bin ich morgen weg. Ja, ich meine, das war ja auch scheiße bei Extreme Rules, dass Cena das Finish da irgendwie selbst geändert hat. Das war ja auch scheiße. Ja, und das wird halt eben spekuliert. Natürlich wird, also grundsätzlich meine Meinung ist, es wird immer viel zu viel in irgendwelchen Sachen reininterpretiert, ja. Dass wenn Brock Lesnar sich einen UFC-Kampf anguckt und danach mit seinem ehemaligen Chef einfach mal quatscht, ist, finde ich jetzt alles eigentlich noch nicht so schlimm. Man kann es ja auf den Fußball mal einfach übertragen. Also wenn da irgendein Ex-Spieler mal auf der Tribüne sitzt, bedeutet das ja auch nicht, dass er wieder zu dem Club zurückgeht letzten Endes. Ein was für ein Spieler? Ein Ex-Spieler eines Vereins bei seinem Verein dann mal wieder auf der Tribüne sitzt und sich ein Spiel anguckt. Okay. Weißt du, wie ich meine? Also das war, jetzt weiß ich ja, ich habe was anderes verstanden. Was hast denn du verstanden schon wieder? Ein Ex-Spieler. Ja, ein Ex-Spieler. Eck, E-C-K. Ja, ein Ex-Spieler. So ein Ex-Spieler. Ex-Spieler das ist keine Ahnung, ne? Fußball, Mann, ey. Das spielt man jetzt, das sind die neuen Systeme, die man da so spielt. Was wir sehen bei der EM. Ex-Spieler und Wetten. Wetten ist auch gut. Ja, gut, wenn dich das Thema nicht so interessiert, bevor wir dann zu deinem... Tut mir leid, dass mich das eigentlich gar nicht so interessiert. Ach, dann fick dich doch. Kommen wir kurz noch zu einem anderen Thema, vielleicht interessiert dich das, Chris Jericho. Ich will jetzt nicht nochmal sagen, dass der suspendiert ist, das wissen ja alle. Aber Backstage war man angeblich überrascht, dass er suspendiert wurde, Chris. Warst du auch überrascht? Ja, es haben sich ja einige dann dazu gemeldet, dass er einfach nur das gemacht hat, was schon 15,8 Milliarden Leute vor ihm gemacht haben. Einfach cheap Heat gezogen und ja, also ich bin immer noch der Meinung, die WWE musste das machen, um da sich irgendwie zu versöhnen mit dem Lande Brasilien. Glaube ich auch. Und ich meine, wenn es halt eben dann, ich nehme daran auch keinen Anstoß, ja, aber wenn es halt eben in dem Land so verpönt ist, ja, dann müssen sie leider reagieren. Also natürlich, das kann man ja nicht wissen. Also naja, keine Ahnung. Also ich habe heute auch gelesen, dass zum Beispiel, es wurde ja oft mit der Geschichte mit Shawn Michaels verglichen, der in Kanada sich die Fahne geschnappt hat in der Fehde mit Bret Hart und auch die Fahne beschmutzte. Ja. Und das sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil Brasilianer sind natürlich sehr, sehr in ihrem Nationalstolz. Auch das möchte ich jetzt gar nicht sagen, ob da die Länder irgendwie einen anderen, naja, also, na, es gibt anderen ja Stolz haben. Aber ist das in Kanada auch strafrechtlich nee, zu verfolgen, nicht, wenn man das macht? Ja, wahrscheinlich eben nicht, weil... Siehst du, und darum geht's. Genau, darum geht's und mehr nicht. Na genau, darauf würde ich ja hinaus. Also sprich, es ist halt eben, in diesem Land steht es im Gesetz, dass man sowas nicht darf. Und deswegen leite ich daraus ab, dass sie sehr, sehr eben mit ihrem, also dass sie darauf sehr achten, was mit ihrer Fahne passiert. Sie hat eine größere Bedeutung als vielleicht für einen Kanadier, weiß ich nicht, unterstelle ich jetzt mal. Nein, das ist Quatsch, aber es ist halt strafrechtlich zu verfolgen, so eine Aktion. Und gut. Okay, pass auf. Nächstes Thema. Pass auf, folgendes Beispiel. Da gehst du mal nach Neukölln und pinkelst eine türkische Flagge an. So. Und dann machst du dasselbe, machst du dann mal in Charlottenburg. Und dann, dasselbe machst du dann mit der deutschen Fahne in Charlottenburg. Dann wirst du aber mal sehen, dass das sehr wohl unterschiedlich aufgefasst wird, je nachdem, aus welchem Land du kommst. Ja. Es ist schon so. Aber egal, ist passiert. Kommt da so ein Trupp mit weißen Schnürsenkeln vorbei, dann habe ich genauso ein Pech. Das stimmt allerdings. Aber in Charlottenburg ist, glaube ich, ja, die Gefahr nicht so groß. Ist jetzt aber noch, pass auf, jetzt kommt das eher Schlimmere. Chris Jericho ist jetzt mal abgehakt. Mhm. Aber wer bleibt dann ohne Fädengegner? Meinst du seinen Twitter-Tweet, ja? Nein. Chris Jericho hat ja eine Fehde gestartet mit? Randy Orton. Und der hat ja jetzt keinen Gegner mehr. Ja. Und jetzt gab's zunächst, also bis über das Wochenende hinaus, die Überlegung, Randy Orton gegen Kane nochmal wieder aufzulegen. Ja, oh, bitte, geil, ja. Aber das hat man wohl angeblich jetzt wieder gekantet und aktuell stehen die Chancen relativ gut, dass Dolph Ziggler jetzt eine Fehde mit Randy Orton beginnt. Hat man auch sehen können heute bei Raw, Matze, kurz Ohren zu halten, hat man auch sehen können heute bei Raw, dass Dolph Ziggler hat sich ja so ein bisschen gesplittet von Jack Swagger und hat sich darüber aufgeregt, dass er durch den nur behindert wird. Mhm. Und dann gab es so einen Spot, dass Vicky Guerrero praktisch gesagt hat, okay, du bekommst hier deine Chance. Und Dolph Ziggler hat dann gemeint, als er so ein Video gesehen hat von Randy Orton, dass ihm eigentlich dieser Platz zustehen würde. Und jetzt ja schließt man daraus. Hast du aber den Tweet von Y2J gelesen? Nee, den kannst du jetzt ja auch mal zum Besten geben. Da hat ein Fan zu ihm gesagt, hier nach den 30 Tagen bist du dann wieder da oder gehst du dann auf Tour? Da hat er gesagt, I'm done with the WWE. Ja, gut, aber das kennen wir ja nun. Das ist meinst du in Character, ja? Ich würde sagen, ja. Also ich glaube es nicht, dass das dann ist. Das kann ich mir sehr nicht gut. Kann ich mir nicht vorstellen. Er ist ja auch weiterhin angekündigt für No Way Out. Also müssen wir mal abwarten. Ist es noch so eigentlich aktuell? Es war bis jetzt jedenfalls die ganze Zeit so. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er dafür angekündigt hat. Er war doch bis übers Wochenende hinaus für No Way Out angekündigt. Also auf der WWE-Seite. So. Ja, aber No Way Out ist ja... Ist in zweieinhalb Wochen, in zwei Wochen. In weniger als 30 Tagen. Ganz genau. Und jetzt wurde schon darüber spekuliert. Und ich weiß, für Pay-Per-Views können sie ja auftreten oder so, ne? Ja, es wurde darüber spekuliert, ob sie eine Ausnahme machen. Jetzt passt mal auf, kann man hier nicht irgendwo gucken. Ja, würde ich keine Ausnahme machen. Du kannst die Fehde nicht aufbauen und so ein Drawn ist er nicht, weißt du? Bumm. Dieses ist Hin und halt, Her. Ja, gut, ist halt die Frage, was sie vorhaben noch. Mit ihm, vielleicht wäre bei No Way Out irgendwas Wichtiges passiert, um ihn dann erstmal aus den Shows zu schreiben. Weißt du ja nicht. Also ist ja natürlich jetzt wieder reine Spekulation. Nee. Jetzt pass auf, jetzt gleich kann ich dich ein bisschen darüber aufklären. Details, da klicke ich mal drauf. Hier Live-Recherche in unserer Sendung. Also angekündigt sind John Cena, Alberto Del Rio, Randy Orton, Big Show, CM Punk, Sheamus. Kommen aber noch welche. Daniel Bryan, R-Truth, Kofi Kingston, John Laurinaitis, Dolph Ziggler, Kane. Jack Swagger, Santino Marella, Cody Rhodes, Eve, Kelly, Layla und Natalya. Also jetzt ist er nicht mehr angekündigt, aber so ein Arschloch. Bis das Wochenende war angekündigt. Du Fotze, du. Mann, sowas wollte ich doch gar nicht sagen hier live und yes! Hier. Yes! Du hast yes! In so eine ganz schlimme Situation gebracht, Chris. Ich habe mein wahres Gesicht gezeigt. Die chanten noch überall yes, ne? Überall. Bei ROH haben sie yes gechantet, bei TNA haben sie yes gechantet. Einfach super. Ich hab's ja am Sonntag, glaube ich, schon gesagt. Eigentlich ist es bei Ring of Honor entstanden, diese Yes-Chants. Also, die haben zuerst das aufgenommen, was Daniel Bryan da gezeigt hat. Also, es gab's ja auch schon mal so Yes-Chants. Irgend so ein Indie-Wrestler hat das früher aber auch mal gemacht. Da hat sich auch Daniel Bryan wohl so ein bisschen abgeguckt. Ja, mein Gott. Ja, nee, gar kein Problem. Aber Ring of Honor... Wer der Indie-Wrestler World-Champion, dann könnt das selbst machen. Ganz genau, so sieht's aus. Und neulich beim Norma hat ja auch einer Yes gechantet. Also, als ich da war. Naja, sei's drum. Nur bei FCW, da chantet aber auch keiner gar nichts. Nee, da gehen sie nach Hause. So, achso, Matze, du kannst. Da, ne? Du kannst jetzt übrigens die Ohren. Ich hab grad vor der Sendung gewonnen. Übrigens noch Seth Rollins gegen Big E Langston geguckt. Und? Dann kommt. Wir können ja noch mal weitermachen hier. Wir haben ja da noch so. Wir haben ja noch ein paar Leute offen. Von unserer Q&A-Session. Nee, komm, mach weiter. Na ja, gut. Also, ja, gut. Das ist jetzt sozusagen erstmal mein Opening-Segment hier gewesen. Das war's, ja. Okay. 26 schön. Minuten. Und jetzt, lieber Chris, kommst du ins Spiel. Du hast Ring of Honor und TNA geguckt. Grund war, falls das irgendjemand noch nicht weiß, die unfassbar schlechten Sendungen zuletzt, Raw vor allen Dingen, SmackDown fand ich, war nicht ganz so schlimm. Mhm. Und jetzt kann ich, bevor du loslegst, dir gleich mal verraten, dass, Raw heute deutlich besser war als zuletzt. Warum? Erzähl ich dir später, weil Matze noch zuhört. Matze will nichts von Raw wissen und aus dem Grund erzähle ich es erst später. Jetzt erzähl uns doch, ja, mach dir darüber keine Gedanken, ich habe alles in der Kontrolle. Jetzt erzähl du mir doch mal, wie dir Ring of Honor gefallen hat. Wie mir Ring of Honor gefallen hat? Im Grunde war es ja eine Recap-Show, ne? Mhm. Von Border Wars. Ganz genau. Ja, in Kanada. Und ja, es gab immer nur Ausschnitte von den Matches, aber das Main Event wurde in Fulltime gezeigt. Kevin Steen gegen David Richards, oder? Ja. So heißt er. Und das war auch schon Weltklasse, obwohl ich Kevin Steen nicht mag und er bekommt auch mein MVP definitiv für die Leistung. Und obwohl, muss man noch dazu sagen, weißt du denn, warum sie das gezeigt haben? Nö. Da kann ich dich nämlich aufklären, denn Ring of Honor hat seit einiger Zeit riesige Probleme, ihre iPay-Per-Views ansehnlich zu präsentieren. Also entweder ist es so, du siehst ein Bild und die Tonspur ist nur um so circa 15 Minuten versetzt. Ja, das geht ja noch. Das geht ja noch. Oder es geht halt auch überhaupt nicht oder. Jetzt haben sie sich gedacht, naja, sie haben es früher, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Laden hieß. Matze, wenn du noch zuhörst, schick mir mal dann kurz einfach bei Skype, wie das früher hieß, wo sie das gestreamt haben. Oh, nee, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich komme nicht drauf. Aber Matze wird es mir gleich sagen. Dann kann ich es hier nochmal zum Besten geben. Und dann haben sie sich gedacht, wir ziehen das Ganze jetzt selber auf. Also über einen eigenen Server und lassen das streamen, haben sogar einen Test laufen lassen am Freitag, bevor Border Wars war. Und zwar haben sie dann ein Match gezeigt zwischen Bryan Danielson und CM Punk, ein altes Match von deren Ring of Honor Zeit. Ja. Und da ist der ganze Server schon mal knallhart zusammengebrochen und ging gar nichts mehr. Und dann haben die sich... Verstehe ich gar nicht bei den beiden Namen. Ist komisch. Und dann haben sie sich... Komisch. Und dann haben sie sich überlegt, pass mal auf, das ist ja, das wird nicht nochmal passieren, denn es haben ja so viele Leute einschalten wollen, weil das Ganze umsonst ist. Und wenn dann unser iPay-Per-View läuft, werden ja viel weniger Leute einschalten oder das Ganze sehen wollen. Und dann hält der Server auch ohne Probleme. Das hoffen wir mal. Bis, ja, zum Großteil gebe ich denen recht. Was die nicht beachtet haben, ist halt, du hast halt das Problem mit so einer Serverüberbelastung ist ja nicht, dass zu viele Leute das gucken wollen, sondern dass zu viele Leute auf einmal das gucken wollen. Hast du praktisch dieses Problem, was weiß ich, du hast einen Club mit 10, da passen 10.000 Leute rein, aber du hast nur eine Tür. Ja, da kommen aber, das weißt du, ich meine, hast du ein Riesenproblem an dieser Tür. Und das wurde ihnen zu Verhängnis. Und die meisten konnten diesen iPay-Per-View, den sie da bestellt haben, dann erst irgendwie so kurz vor Schluss sehen, weil halt, ja, ging halt nichts. Es war ein Riesendesaster. Zum dritten Mal in Folge ein Ring of Honor iPay-Per-View, der nicht richtig zu sehen war sozusagen. Ja, das ist eine Ansage. Das schreckt natürlich einige ab. Das schreckt einige ab, obwohl aber viele sagen, dass Ring of Honor Fans da relativ hart im Nehmen sind. Und alle, die sich das ganze Ding auch bestellt haben, haben hier für Best in the World den nächsten Pay-Per-View, iPay-Per-View in Freilos bekommen. Die dürfen den umsonst sehen, wenn sie es schaffen. Und so wie ich das verstanden habe, haben sie dieses Match jetzt bei der Ausgabe, die du gesehen hast, halt als kleine Wiedergutmachung so richtig gezeigt, ja. Aha. Go Fight Live heißt übrigens das, wo sie früher waren. Go Fight Live.tv. Großen Dank, Hirsemann und Matze, für diese Information. Großartig, großartig, großartig. Merkt man eigentlich, dass ich total im Arsch bin und eigentlich relativ wenig Bock habe? Das ist gut so, weil ich heute eigentlich fast überlaufe vor Informationsdrang. Ach so, ich sag noch was zu ROH, ich bin fertig. Also ich hätte jetzt natürlich lieber zum Einstieg zur Return to ROH mal eine richtige Sendung gesehen, aber so ein Recap über einen iPay-Per-View war ja auch mal was ganz Nettes mit einem super geilen Match am Ende. Also muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich ja kein Kevin Steen-Fan bin. Nee, war schon okay. Wie hat dir, wir haben es ja relativ lang gezeigt, wie hat dir Briscoes gegen World's Greatest Tag Team gefallen, so was man so gesehen hat? Was man so gesehen hat, das war großartig, ja. Macht schon Bock, oder? Das war schon geil, ja. Ja, und auch mit einem, kann ich an der Stelle nochmal sagen, wer die Möglichkeit hat, sich das Lance Storm-Match, ne? Unfassbar. Unfassbar. Also der Typ stand im Main Event in nichts nach. Und er wird ja jetzt dann auch doch noch für mindestens, glaub, einen Auftritt. Ja, einmal will er noch, hat er dann am Ende gesagt. Also großartig. Großartig. Das kann man, ja. Kommen wir mal zu TNA. Zur Open Fight Night. Zur Open Fight Night. So sieht's aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da war Name Programm. TNA, Total Nonstop Action. Die ganze Sendung Vollgas. Hast du es auch gesehen? Ja, klar, habe ich es gesehen. Wieso? Das heißt mir klar. Ich guck's. Guckst du jede Woche? Nee, ich hab ab und zu habe ich mal Bock, dann gucke ich es mir an. Und ich wollte natürlich dann heute auch dich nicht ganz so im Regen stehen lassen und dass ich halt ein bisschen mitreden kann. Ja, natürlich. Deswegen habe ich auch Raw und SmackDown geguckt. Das war ein Spaß. Du hast beschissen? Ja, mit Nein, habe ich Tobi hat mich nämlich schon gefragt. Tobi, ich bin gestern mit Tobi spazieren gewesen, hat er mich gefragt, hey, der Chris, der guckt sich doch bestimmt trotzdem WWE an. Ich hab gesagt, nee, der hat's versprochen. Ich hab's nicht geguckt. Na gut. Ich hol's auch nicht nach. Ich hab's nicht geguckt. Gut. Also jetzt zu TNA. Ja, hast du das Opening-Segment gesehen? Natürlich hast du das gesehen, weil es großartig war, oder? Du meinst? Hulk Hogan, Bully Ray. Ja, super. Engel, Hardy und Styles. Problem für mich war nur diese verfickte Musik, die schlechte Musik da im Hintergrund. Diese Musik, warum lassen sie die Musik nicht weg? Die stört bloß. Was soll denn diese Game-Show-Musik da im Hintergrund? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Hätte man das Ganze ohne diese blöde Musik gemacht, perfektes Opening-Segment. Perfekt. Oh, ich hatte gerade einen kleinen Ton, Malheur. Nee, aber ich fand das großartig. Halt, Hulk Hogan musste irgendwie jetzt selbst ausklamüsern, wer jetzt gegen Robert Root antritt und das war einfach fantastisch. Bully Ray musste dann gehen. Das war so super. Sie haben sich alle selbst beschuldigt und Hardy hat die ganze Zeit nichts gesagt. Dieses Segment war wirklich eines der geilsten, die ich seit langem gesehen habe. Großartiger Bully Ray. Großartig, ja sowieso. Und das hat sich die ganze Sendung lang durchgezogen. So, natürlich gab es dann das Divas-Match und das ist. Es gibt Höhen und Tiefen in dieser Sendung, absolut. Ja, auch da. Und auch da sind es die Diven, ne? Oder die Knockouts. Und also das muss man, ja, aber auch sonst, also gibt's Höhen und Tiefen. Zum Beispiel mag ich es nicht, dass ein, wenn es schon so einen Schwachsinn gibt wie ein Women's Tag Team-Titel, dass das dann Eric Young ist, der den verteidigt. Obwohl ich sagen muss, ja, Eric die haben ihn ganz schön lang gehalten, ne? Ja, erstens das, und aber ich muss trotzdem auch sagen, Eric Young und ODB, die finde ich schon irgendwie cool zusammen. Also es auf jeden Fall gefällt mir schon. Also das kann ich nicht abstreiten. Aber trotzdem, ich bin dann schon eher ein logischer Freund und dann habe ich nicht so Bock auf so einen Scheiß. Ja, und da gab's ja wieder irgendwie den Gut-Check, ne, den ich irgendwie sehr überflüssig finde. Da gab's irgendwie so ein. Was war das für einer? Sag mir das mal. Was war er für Jeremy einer? Jeremy James, warte mal, ich muss nochmal nachgucken, wie der hieß. Ich habe mir gemerkt, weil er hat da total overacted. Er hat so ein Pano-Heinz aus den 70ern gespielt. Ja. Und das ist natürlich klar, es kommt so ein bisschen komisch rüber. Man muss sich vorstellen, du hast ja die einmalige Chance, bei TNA einen Vertrag zu bekommen. Ja. Und dann ziehst du da so eine Affennummer ab. Also klar. Und da ist es ja wirklich so, ey, wenn die Audience over ist und die ausflippen, ey, dann kriegst du auch den Vertrag. Ja, es ist natürlich schon alles im Vorfeld abgeklärt. Naja, also, natürlich, aber ey, komm, wenn die jetzt ausgeflippt wären, dann hätte der mit Sicherheit auch einen Vertrag gekriegt. Ja, das bestimmt. Wird ja erst nächste Woche erklärt, da ob er den kriegt oder nicht, und ich glaube es nicht. Ja, also übrigens hieß der Typ Joey Ryan, hieß der. Ist auch in den Indies so ein bisschen bekannt, aber ja, also es ist sein Gimmick, dass er auch in den Indies hat. Also ja, er hat natürlich dann, weißt du, gegen Austin Aries, du hast ein Match gegen Austin Aries und machst da vorher so einen Affen, das passt, das hat alles nicht so richtig schön zusammengepasst. Nee, das recht. Du hast letztes Mal gesagt, Chris, also beziehungsweise Joseph Park, nennt man jetzt mal. Ja, ich hab nicht seine Leistung kritisiert, sondern irgendwie die Art und Weise. Die ist schon sehr schleimig und sehr ekelhaft. Und jetzt wieder mit dem Segment diese Woche. Das macht der schon wirklich gut, der Junge. Also wie er auch da geguckt hat, ne? Als Bully Ray ihn da zum Ringo called hat, das war alles schon sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein guter Schauspieler. Ich finde den richtig großartig und was der gute Brian Alvarez gesagt hat, das ist eigentlich unfassbar, dass der so lange eine Maske tragen musste. Ja, das stimmt, ja. Mit so einer Mimik und mit so einem Talent und ich schließe mich auch noch Brian Alvarez an, der sagt, er hofft so sehr, dass es tatsächlich einen Zwillingsbruder gibt von Chris Park, weil das wäre einfach, also dieser Charakter ist einfach so großartig und meine Storyline ist echt, ja? Nein, er ist natürlich nicht, aber das Coole ist, Ricky. Ich habe ihn schon verstanden, den Witz, aber ich bin so, Chris, ich bin heute so unfassbar, wenn ich ein Bungee-Seil hinter mir herziehen würde, würde ich jetzt so langsam anfangen, dass sich die erste Schraube löst von der Halterung. Weil ich so, ja. Ich bin so aufgedreht heute, das kannst du ja nicht sagen. Aufgedreht ist er. So, ich bin so voller Energie und jippelig. Ja, ich überhaupt nicht, aber es war super. Ja, was war geil. Auf jeden Fall, was gut ist, und das haben sie der WWE vorweg, sie haben diese Storyline komplett durchgebuckt. Also die hat ein Ende, steht alles schon fest. Sie lassen das praktisch nicht entwickeln und überlegen sich ständig was Neues, sondern diese ganze Storyline mit Joseph Park, der seinen Bruder Chris Abyss, Abyss, sucht, der die ganze Storyline ist komplett schon durchgebuckt und ja, das klingt auf jeden Fall schon mal gut, würde ich mal so sagen. Genau. Was gab es sonst noch? Oh, Entschuldigung. Also was mir wirklich noch positiv aufgefallen ist, das war die Promo von Devon. Vor seinem TV-Title-Match. Die war wirklich energisch und super geil auf den Punkt gebracht. Hast du die noch irgendwie im Kopf oder kannst du dich daran erinnern? Ich kann Folgendes sagen, dass der ziemlich geil aussieht momentan. Also, weißt du, wie ich meine? Können sich ja alle noch erinnern, wie Devon früher aussah. Der ist wirklich in Top-Figur, in Top-Rasur, top-rasiert. Top-rasiert ist er. Massiert. Er ist top-massiert. Und so wie ich das verstanden habe, wenn ich mich noch richtig erinnere, war das irgendwie so, dass Devon halt gesagt hat, ja, er soll doch hier den Titel jeden Tag verteidigen. Ja, klar. Und er macht es auch. Genau. Und weil er halt ein fucking fighting champion ist. Und dann kam das Schlimmste an der ganzen Sendung, Garrett Bischoff. Über den möchte ich auch gar nicht reden. Finde ich fürchterlich, diesen Typen. Danke. Möchtest du über ihn reden? Hat der wirklich Lady Look irgendwie oder sowas auf seiner Schulter stehen? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Trottel Bischoff sich auf die Titel tätowiert hat. Also das ist ja auch wirklich was, ne? So ein Affe. Ja, und dann, um es abzukürzen. Stell dir vor, du würdest Palm auf deine Palme schreiben unten. Ich habe auch, das ist ja auch der alte Witz, den ich da angewandt habe, ja. Ich habe mir tatsächlich Palmen auf meinen Penis tätowieren lassen. Ja. Was denn? Nichts, ist gerade ein nackter Mann vom Fenster lang gelaufen. Ich dachte nämlich gerade. Und wenn ich praktisch erregt bin, ist da das Kapital von Karl Marx praktisch, ist da komplett einmal auf den Pimmel drauf geschrieben. Also. Ist er wieder zurückgelaufen, Entschuldigung. Ja, ist er wieder zurückgelaufen. Pass auf, wenn du noch irgendwas anderes hast. Bei TNA, es gab nämlich da noch einen Moment, den ich cool fand. Ich bin mal gespannt, ob du den jetzt auch nennst. Ob ich den auch cool fand? Beziehungsweise für mich das Highlight des Abends. Du meinst den Konfetti? Das davor eigentlich. Das Match zwischen Bobby Roode gegen AJ Styles um den TNA World Heavyweight Championship. Das war für mich das Highlight, ja. Absolut großartig. Warum sagst du denn, ob mir das noch einfällt? Naja, ob kommt du das... So eine kleine Szene irgendwie... Nein, ich meinte halt... Hogan ist ein Hoden aus der Hose gefallen oder so. Hat der noch eine? Alle beide? Weiß ja, ich gar nicht. Nee, einen hat er noch. Einen, achso, ja gut. Das reicht ihm auch. Lass mal Alvarez hören in der... Stimmt, öfters mal... Nee, das war fantastisch so. Es war fantastisch. Es war wirklich super. Styles bekommt auch mal ein MVP. Ich habe überlegt, ob es Root nicht eher verdient hat. Eigentlich schon, aber ich fand Styles so super geil. Und diesen 450-Splash, der war so nasty, ja, als er dann den gekontert hat, der Root. Und großartig. Also ich war weggeblasen von beiden. Also hat dich sozusagen sowohl Ring of Honor, also vielleicht nicht ganz so sehr, aber auf jeden Fall beides hat dich nicht enttäuscht. Nein, TNA hat mich weggeblasen. Ich glaube aber nicht, dass sie dieses Tempo und dieses Niveau halten können. Also die letzten Wochen... Und man Wochen, muss auch überlegen, es war kein Engel-Match und kein Hardy-Match in der Show. Absolut. Und die letzten Wochen, muss ich aber sagen, haben sie immer auf relativ ähnlichem Niveau okay. mich gesendet. Jetzt wird's natürlich interessant, denn ab nächste Woche ist er live. Und was wohl auch so war, dass das komplette Schlusssegment und da wurde wohl viel hin und her gecuttet, vor allen Dingen auch, wenn Hogan so am Start ist. Also der hatte auch so seine Probleme. Müssen wir jetzt mal abwarten, wie es dann live ist. Wie es eigentlich ist, man ist ja von Hogan gewohnt, dass er schon auf den Punkt bringt. Also, ja, eigentlich schon, das ist ein guter eigentlich. Müssen wir jetzt mal abwarten. Aber ja. Wie fandst du die Siegesfeier von Bobby Roode? Die fand ich gut. Ich fand da so die Figur, die er da in Konfetti gerieben hat, fand ich ganz schön da. Den Engel oder was das war, ja. Schneeengel. Und überhaupt dieses Bild, er alleine im Ring. Weißt du, wie er sich da auch drin gesuhlt hat, ja, in den Konfetti, ne? Nur ich. Es war so toll. Und der Trottel hat sich dann erstmal volle Lotte Sekt irgendwie ins Auge gekippt. Das habe ich auch gesehen. Er musste erstmal alles ablegen und sich irgendwie den Sekt da aus den Augen reiben. Also ja, da kann man auch nicht selber drauf kommen, Scheiße, ja. Dass das brennt irgendwie, wa? Ja. Gott sei Dank haben sie ihm keine Zigarette gegeben, weißt du, und kein Feuer. Kennst du ja. Ja. Der ins Auge brennt auch, wa? Ja, kann immer in die Augen pissen, es brennt auch. Ricky, Mensch, wir sind ja wieder gut drauf bei dir. Ja, Mensch, ja. Nein, ich fand TNA super, was soll ich sagen? So eine Scheiße, ich fand's wirklich super. Ich werde nächste Woche auf jeden Fall dabei sein und auch ROH, ob ich es am ersten Tag gucken werde, mit Sicherheit, weil eine andere Möglichkeit hat man ja nicht. Stimmt allerdings. guckst du denn jetzt... Guck das über einen US-Satelliten. Guckst du denn jetzt die WWE ab? Morgen wieder. Was heißt ab morgen? Oder verlängern wir unser Projekt um eine weitere Woche? Ich hab mir heute auf der Arbeit, als ich so kurz vorm Einnicken war, habe ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob ich das einen Monat durchziehe. Wäre doch mal eine Sache. Oder vielleicht bis zum 13. Juli. Ey, Ricky, mach keinen Scheiß. Eventuell, aber... Ich mach dir einen Deal, ich gucke kein WWE mehr bis No Way Out. Nee, machen wir doch erstmal eine Woche. Nein, Woche. Nein, lass uns. Okay. So ein okay. Scheiß. Lass uns doch mal gleich hier die Titten auf den Tisch legen und okay. mal sagen, hier, komm, spritz ab die Milch. Okay, Titten auf den Tisch, bis No Way Out guckt Chris keine WWE-Produktion mehr. Hand drauf. Und du guckst TNA und Ring of Honor. Ja, mach ich. Super, da haben wir immer TNA und Ring of Honor auch bei uns in der Sendung. Großartig. Darf ich eine kleine Stipulation reintun? Ja, da bin ich mal gespannt. Darf ich mir wenigstens nur das Sincara-Match angucken nächste Woche? Bist du Sincara-Fan? Ich möchte nur wissen, was sie mit ihm machen. Ich bin so gespannt, das was sie mit ihm machen. Doch. Das erzähl ich dir doch. Ich bin gespannt. Ich kann dir nicht sagen, wo es hingeht. Also gegen Unico, ja, werden sie ein Match machen. Was passiert da? Das würde mich interessieren. Das erzähle ich dir am Dienstag. Okay. Tja, so ist es halt. Wir machen es wirklich so. Wann ist No Way Out? Irgendwann im Juni. Reicht das dir an Informationen? Das ist wirklich präzise, konkret. Ich kann es dir ganz genau von dir sagen. Und das reicht mir auch ein Stück weit. 17. Ich ziehe es durch, guck bis No Way Out, kein Welt-Wrestling-Unterhaltung mehr. 17.06. ist das Datum. 17.06. ziehe ich durch. Super. Chris, Hut ab. Ich werde es wahrscheinlich gleich mit durchziehen. warten wir mal ab. Machen, oder? Ich meine, dann haben wir auch ein Stück weit einen Bildungsauftrag hier. Ja. Wollen wir es zusammen machen? Also ich muss ja WWE auch gucken, weil wir müssen ja alle Felder hier abdecken in der Talk of Personality Show am Dienstag. Verstehst du? Da haben wir WWE, ja, TNA. Ja, verstehe ich. Das habe ich auch gerade selbst gemeint. Aber ja. Hast du selber gemerkt, nicht wahr? Nee, auch selber gerade schon vor dir gemeint. Aber warum nicht? Lass uns das doch, dann drehen wir über TNA und ROH. Ja, aber ich gucke immer noch WWE. Verstehen wir uns, meinst du? Ja. Ja. Ist das jetzt klar? Komm. Okay, also. Was sagst du eigentlich zu Styles und Carter? Oh ja. Meinst du, er ist ein guter Liebhaber? AJ? Mhm. Also die Storyline, die hat mich noch nicht so ganz gehuckt, sage ich jetzt mal. Ja. Da sind noch so einige Logikfehler drin und das liegt wohl daran, dass, also angeblich sei es so gewesen, dass die Story angefangen zu booken noch, wie heißt der Affe hier, Vince Russo hat. Und dann ist der ja gegangen worden oder auch selber gegangen, man weiß es nicht so richtig. Und dann hat jemand anders die Storyline übernommen und ja, dann dementsprechend sind jetzt da einige Logikfehler drin, deswegen so richtig. Wobei die aber nicht von dem neuen Booker sind, sondern die waren generell bei Vince Russo Script dabei. Ja, das ist bei dem normal. Also ja, da lasse ich mal auf mich wirken. Aber ich finde tatsächlich Kazarian und Christopher Daniels als Tag Team unfassbar geil. Also die kriege ich nicht so. Soll ich mal sagen, wie ich die finde? Unfassbar scheiße. Ja, siehst du mal. Stell dir jetzt mal vor, wir müssten das neutral bewerten, wir zwei. Hätten wir jetzt schon alle Credibility verschossen. Siehst du? Also hoffen wir mal, dass wir dieses Match oder die zwei nie nominieren müssen als MVP der Woche. Wir haben ja jetzt schon bei Slammiversary Match gegen auch wen? Auch Wrestler haben die ein Match. Das ist ja mal ein Unterschied zur WWE in dem Fall. Ja, das ist der Unterschied. Das ist der große Unterschied. Wrestling Kazarian und Dings haben ein Match gegen Wrestler. Also das halten wir jetzt hier mal fest, bevor wir auch über irgendwas über Raw sagen. Beziehungsweise ich. Ring of Honor und TNA, für mich persönlich momentan die vorzuziehende Wahl gegenüber der WWE. Also keine Empfehlung. Also ich bin gespannt, wie das Alltagsgeschäft jetzt bei ROH mich fängt. Bin ich wirklich gespannt. Da erwarte ich jetzt mehr als diesen einfachen Road Rage ROH-Scheiß. Und aber TNA hat mich weggehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin ja auch großer Jeff Hardy-Fan, von daher... Für mich ist er immer doch einer falschen Company. Er wirkt da irgendwie nicht. Das ist diese scheiß Impact Zone. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist diese wirkliche scheiß Impact Zone. Er wirkt da überhaupt nicht. Nee, das stimmt schon. Das ist ein Superstar, der gute Jeff. Kommen wir zu Monday Night Raw. Da sind die Superstars ja zu Hause. Mensch, ja, sicher. Überleitung. Dean Ambrose, wir haben vorhin kurz schon mal so ein ganz kleines Sekündchen über ihn geschrieben. Dean Ambrose hat wieder einmal das Dark Match wirken dürfen gegen Tyson Kidd. Ja, hat am Anfang. Das war bestimmt ein Feuerwerk. Kann man davon ausgehen. Ich hab am Anfang gehört, gab's noch eine kleine Heel-Promo von ihm, also er darf immer schön was sagen. Und weißt du, ich habe ja vorhin so 4, 5 Promos von ihm geguckt vor der Sendung. Und da ist mir irgendwie eingefallen, dass Dean Ambrose der neue Piper ist. Ja, ich muss ihn erst in der WWE sehen. Also das ist natürlich über Talent. Findest du das, die Analogie, doof, oder? Das sind für mich schon zwei unterschiedliche Typen in einer unterschiedlichen... Nee, das ist halt eine andere Zeit. Das ist schwierig, da noch Vergleiche zu ziehen. Weil ich finde auch, ein Cena ist nicht der Hogan unserer Zeit. Ja, na das... Ich finde aber Ambrose hat auch eine sehr extrovertierte Körpersprache und so. Ähnlich wie Roddy Piper. Und auch diese Art und Weise, wie er redet. Das ist sehr ähnlich, finde ich schon. Und ich finde, das ist der Piper unserer Zeit. Er kann es auf alle Fälle. Die Frage ist, wie lassen sie ihn? Also das ist die Frage. Ja. So wie bei FCW wird es fast nicht gehen, weil da wirkt er schon sehr drastisch. Also auf jeden Fall, das wollte ich noch kurz sagen, zur Ambrose-Geschichte, weil wirklich, ich habe es auch mit dem Dennis ja besprochen, alle warten drauf und es entsteht immer mehr ein Hype. Er kann letzten Endes fast nur scheitern. Und das ist wohl... auch so ein bisschen der Grund, warum die WWE wartet. Erstens mal sei der Grund, man möchte ihm tatsächlich eine richtig große Major-Storyline geben. Also ist das so? Ja, man möchte ihn definitiv mit einer richtig großen Major-Storyline bringen. Ja, aber jetzt pass auf, das wollten sie auch mit Damien Sandow machen eigentlich, aber den haben sie dann doch schon losgelassen. Ja, ich denke auch Damien Sandow wird sich nicht auf Dauer mit diesem Gimmick halten können, weil das dann irgendwann mal ausgelutscht ist. Aber egal. Bei den Ambrose hast du es ja auch, der ist ja, was ich so gesehen habe, der ist ja schon immer so. Dean Ambrose, wie er ist. Ja, das ist sein Charakter. Und das, aber Damien Sandow auch, der war auch immer so. Das war auch sein Charakter. Ja, aber den habe ich jetzt nicht wirklich zurückrecherchiert, weil ich den auch jetzt nicht so... Nee, ich mag aber nur seine das, Promos. Also das, was ich da gegen Yoshitatsu gesehen habe und bei FCW, das ist irgendwie alles nicht so pralle. Im Ring ist er nicht gut, aber er kann halt gut reden, hat ein gutes Gesicht so. Also, hat ein gutes Gesicht, ne? Du bist irgendwie auch ein Stück weit hier der Beauty-Experte, ne? Absolut, absolut. Ich sagte ja bereits vorhin, das sagte ich ja bereits vorhin nicht. Sei es drum. Ich wollte noch sagen, also die Ambrose-Geschichte mit Foley sei wohl vom Tisch. Das ist der WWE, ist Foley nicht safe genug. Das ist der WWE wohl nicht safe genug? Naja, genau. Die WWE setzt da nicht auf Foley. Sie sagen, das ist nicht groß genug. Ach so, meinst du, dass das Foley da nicht den nötigen Impact hätte? Gegenbild von Ambrose zeigt. Ich dachte, du meinst es eher nicht sicher genug in Sachen PG, weil beide ja auch wirklich Gas geben können. Ach so, das könnte man natürlich jetzt auch so verstehen. Ja. Verbal meine ich jetzt. Ich habe es auf Englisch gelesen. Da war die Aussage, wie gesagt, Foley ist halt nicht safe genug für die WWE. Da muss man auch sagen, du verstehst gar kein Englisch und kannst das gar nicht lesen. Das ist richtig. Und kannst gar nicht lesen. Das ist right. Das ist Reit und deine Tochter muss dir das mal vorlesen, ne? Und auch übersetzen. Deswegen lerne ich ja aktuell Breischrift zu lesen, weil ich mir gedacht habe, dann fällt es nicht so auf, weil die anderen das ja nicht lesen können. Weißt du, dann fällt es meine Leseschwäche nicht auf, weil ich dann einfach so tun kann, als ob ich lesen würde. Verstehst du? So trickst sich alle aus. Mein Plan ist unfassbar. So erobere ich die Welt. Also. Ja. Gut, Dean Ambrose, Pieperblub. Die haben ganze wir ja auch Show, schon. Bei der Q&A-Session, bei unserer kurzen, schnuckeligen 3 Stunden Q&A-Session drüber geredet. Und bitte nochmal anhören, da haben wir nochmal wirklich alles losgelassen über jeden Wrestler, den es gibt auf der Welt. Matze hat sich übrigens schon beschwert, dass wir zu viel Stuff rausgebracht haben. Er hat sich natürlich nicht beschwert. Matze, jetzt ist übrigens der Moment. Stuff rausgehauen haben? Naja, also so 5 Stunden in 2 Tagen ist natürlich schon eine Ansage. Ja, dann soll er mal nächsten Monat abwarten. Ja, soll er mal abwarten. Ganz kurz, Matze, jetzt abschalten, ja, wenn du nicht gespoilert werden willst. Die Löwenzahn, ne? Geht's um. Kinder einfach mal abschalten. Genau, roh. Also, es war Big Show Show heute sozusagen, die Big Show Show. Ich fand's gut, weil es insgesamt konsequent eine Linie hatte, die Sendung. Und die hieß eben Big Show und Big Show ist gut. Der kann. Weißt du, was das Traurige ist? Was? Wenn du mir das jetzt so anfängst zu erzählen, so, ne? Das war die Big Show Show. Und da kann ich mir schon ganz genau vorstellen, so wenn ich das gucke, habe ich dann auch nicht mehr Bock drauf. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, irgendwie die Sucht, sage ich jetzt mal, jetzt Raw zu gucken. Ich habe es nicht gesehen, ich bin echt hinterher und mir fehlt was. Nee, habe ich nicht. Ich kann dir aber noch mal... Wenn ich Big Show schon höre, kriege ich schon wieder einen Wanderhoden. Kann ich dir noch mal was Schönes sagen? John Cena war nicht on TV. Was ist mit John Cena? War nicht dabei heute. Der hat Leukämie? Nur im... Ja, was? Oh, wow, der war... Nee, der war nur im Dark Match. Der war nicht on TV zu sehen heute. Anstatt ihm echt mal eine Woche freizugeben, nein, dann ist es... Ja, da haben sie natürlich... Im Dark Match musste er ran. Und noch geiler, im Dark Match hat er Lord Tensai, beziehungsweise Tensai besiegt. John Laurinaitis und Big Show. In einem 3-gegen-1 Match. Das finde ich schön. Das mag ich. Deswegen mag ich John Cena so. Ich musste kurz noch mal was schreiben. Und ich kann ja noch was sagen. Tensai, das haben sie jetzt völlig fallen lassen. Also Tensai ist raus. Inwiefern? Naja, das ist ja, der hat jetzt keinen Hook mehr da. Also das haben sie praktisch fallen lassen. Erstes Mist, ja? Jo. Er, weiß nicht, ob man schon Doghouse sagen muss, aber ist einfach das. Die ganze Geschichte, die jetzt mit Big Show abläuft, sollte er machen. Er ist nicht overgekommen bei den Fans. Komisch. Und es gibt Backstage sogar Gerüchte, ob man ihn als Albert zurückbringen soll. Also, oh, man, Gottes ja, Willen. Also das ist halt wieder so eine Geschichte. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht und ich weiß nicht, ob es tatsächlich diese Gerüchte dann Backstage gibt, weil das liegt für mich auch auf der Hand. Sie chanten Albert und ich glaube, dass sie da tatsächlich Albert schneller mag man gar nicht glauben, ne? Also dass die WWE doch echt noch so 3, 4, 15 smarte Marks hat da in der... Eine Truppe da. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das Leute sind, so wie wir. Die ja, na sowas, klar. Ja, so welche wie wir, aber ich dachte, die gucken da gar nicht mehr zu. Es ist ja, manche verdienen damit ihr Geld, die müssen ja. Sei es drum. Big Show Show. Du musst einen Penisring rufen oder was? Ich hab's gesagt, genau. Big Show Show, habe ich schon gesagt. Und Alex Riley ist mir aufgefallen, den magst du ja, deswegen habe ich mir extra... Die war da? Ja, habe ich mir extra notiert. Er hat so einen kleinen Heel-Turn angedeutet. Bitte hören Sie mir auf, gegen wen? Und zwar, naja, nicht gegen wen, sondern es gab so ein Segment, als er bei Eva sich so ein bisschen eingeschleimt hat. Mhm. Wenn ich das richtig kapiert habe, weil ich muss zugeben. Er hat ja auch, wie war denn das damals nochmal? Habe ich gerade noch so eine kleine Synapse aktiviert. Irgendwen verpfiffen bei irgendeinem Pay-Per-View oder wie war das? Das war damals mit CM Punk, als er Chris Jericho Bescheid sagte. Stimmt, so war das. Ja. Du merkst, die Storyline ist schon lange aufgebaut. Das liegt doch auf der Hand. Ja, also auf jeden Fall hat er sich... mit Eve irgendwie, in Anführungsstrichen, zusammengetan und hat ein bisschen Schiss gehabt, dass Big Show ihn auswählt für sein Match, weil er sich einen Gegner aussuchen durfte irgendwie. Und es war so ein bisschen, also es war jetzt keine Heel-Geschichte, die er gemacht hat, aber es könnte so in die Richtung gehen, weiß nicht, ob da was dran ist, aber das könnte ich mir vorstellen, dass es so einen kleinen Heel-Turn geben könnte von Alex Riley. Aber, ins TV. Moment, ich gehe eher davon aus, dass ab nächste Woche das eh wieder alles vergessen ist. Also absolut. Nicht so viel Logik da rein interpretieren. Ja. Dann gab's das erste Titelmatch und glaube auch das einzigste, ja. Kofi Kingston und R-Truth haben zusammen ihren Titel verteidigt gegen Dolph Ziggler und Jack Swagger. Und da gab's dann auch den Split, den angedeuteten? Ja, es ist so ein kleiner Split. Dolph Ziggler macht schon Spaß, so einfach mal zu fragen. Ja, Dolph Ziggler hat halt gemeint, er hätte Besseres verdient und ja, Swagger sei eh nur eine Pappnase und er hat keinen Bock auf den Stable und leckt mir am Arsch. Und später gab es dann eben vorhin von mir dieses angesprochene Segment. Also es war dann so, das muss ich ein bisschen weiter ausholen. The Miz hatte dann später ein Match gegen Christian, hat das in gewohnter Manier schnell verloren. Hat sich danach aufgeregt via Promo, dass er halt irgendwie hätte hier den Main Event vor Jahr gewirkt und hätte John Laurinaitis überhaupt erst zur Macht gerufen und wo ist eigentlich sein Titelmatch und pipapo und blub. Und dann kam Randy Orton und hat ihm direkt einen RKO verpasst. Ach, und ja, währenddem Orton feierte, hat man Dolph Ziggler und Vicky Guerrero eingeblendet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Vicky gesagt, okay, hier, du kannst deinen Singleplayer-Scheiß kannst du durchziehen, weil er ja keinen Bock mehr hat auf das Tag-Team. Er hat darum gebeten, dass man das Ganze auflöst. Was hat der Orton jetzt gemacht? Wo kam der her? Der kam halt einfach rein und hat den The Miz RKO verpasst. Das mehr gab's dazu das nicht. Das muss auch so reichen im Prinzip. Es ist nichts anderes zu sagen, außer dass er dann noch auf der Ringecke stand und seine beiden Arme so nach oben gehoben hat. Darf ich dich kurz noch mal was fragen? Selbstverständlich, dafür bin ich da, mein Lieber. Achso. Wollen wir das nicht so machen, dass du dann aber dafür auch kein TNA und ROH mehr guckst? Ja, okay. Wollen wir machen? Das ist irgendwie... Das ist fast schon gemein, in der besten Zeit von TNA. Aber gut, das ist der Deal. Das ist der Deal, okay, cool. Okay, das ist der Deal. Also auf jeden Fall, Dolph Ziggler hat sich dann bei Vicky mehr oder weniger dafür eingesetzt, dass er jetzt da so sein eigenes Ding durchziehen will. Und als dann Orton gezeigt wurde auf dem Ringpfosten da stehend mit seinen Armen nach oben, hat er halt eben gesagt, dass er eigentlich da an seiner Stelle stehen müsste. Und daraus hinaus... Da wird dann eine Feder auch kommen. Verstehst du das? Ja, alles klar. So, CM Punk hast du selber schon gesehen, Cover WWE 13, super, haben sie irgendwie einen Fehler gemacht. Denn CM Punk hat gesagt, also da muss man dazu sagen, zuerst kam John Laurinaitis mit seinem Roller da reingefahren. Oh. Und hat gesagt, dass er jetzt auf dem Cover drauf ist von dem Spiel und hat auch ein... Das wäre ja auch geil gewesen. Ja, hat ein Plakat auch enthüllt, also mit ihm auf dem Cover von WWE 13. Wie sah das aus? Wahrscheinlich das so People Power Style, ne? Ja, das war dieses selbe People's Power Ding, aber es sah irgendwie schlecht. Guck mal, ey, ich hab's wirklich nicht gesehen. Es war schlecht, so schlecht gefotoshoppt. Jetzt pass auf, aber noch geiler wird's dann. CM Punk kommt dann und sagt, ja, hey, das sei nicht das richtige Cover. Auf dem richtigen Cover würde ja ein viel handsome-mäßiger geiler Typ drauf sein, ja. Und dann enthüllen sie das Cover ohne CM Punks Gesicht. Hab ich mir auch gedacht. Ich dachte, Kurt Hawkins kommt dann. Schlecht rübergebracht irgendwie. Also man sieht ja, das hast du ja selber schon gesehen. Da kann ich auch überhaupt nicht viele zu sagen. Das ist nur Seitdem er auf dem Cover ist, twittert CM Punk auch inflationär viel. Ja, das ist mir wirklich scheißegal, wer da auf dem Cover ist. Also das ist so ein Segment, das interessiert mich halt wirklich, das geht mir so am Arsch. Das ist ja Revolution Begins, ne? Ja, können Sie bei YouTube zeigen, den Schwachsinn. Das interessiert mich wirklich, sowas von scheißegal ist mir das. Die können mir nur so einen schwarzen Cover mit einem Haufen Kacke drauf zeigen. Ja, aber diese Revolution-Scheiß ist jetzt beendet. Ja, super. Weil das Cover von dem Spiel ist ja im selben Cover. Ja, aber das Revolution-Scheiß haben sie noch nicht mal bei On Air, haben die das nirgendwo erwähnt. Das gab's nur bei WWE.com. Das wurde On Air nie erwähnt, nie. Slash.de. So, ja, das ist die beste Seite. Da sind die richtigen Spezialisten am Werk. Ja, mit Christian, schöner Promo, dass es dieses Video nicht in Deutschland gibt. So muss es sein. So muss das sein. So verkauft dann sag man. Ich auch, na gut, dann muss ich damit leben und gucke mir wieder SmackDown an. Und TNA. Auf Sport 1, 45 Minuten. Ja, mit Handywerbung. Mit 30% screenraubender Werbung. Ja, deswegen kacke ich mir immer so einen Rahmen. Ich scheiß mir immer so einen Rahmen um den Fernseher rum, dann geht's. Jetzt pass auf. Jetzt kommen wir mal zu was interessant war. CM Punk hat dann noch ein Match gehabt gegen Daniel Bryan. Lange nicht so gut wie das beim Pay-Per-View. Die hat ein Match, sind die doof? Er hat ein Non-Title-Match heute. Lange nicht so gut, es wird noch besser, Chris. Lange nicht so gut wie beim Pay-Per-View. Gut, okay, konnte man fast auch erwarten. Daniel Bryan hat das Match gewonnen. Und zwar da CM Punk war so ein bisschen abgelenkt und dann gab es so eine unfaire Aktion. Von Kane, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, weil jetzt ich mir da machen sie echt einen Triple Threat? Nein, ey. Ja, weil ich es wird noch besser, weil ich mir Kaffee da gerade geholt habe und ich kam dann wieder und sehe nur noch CM Punk mit seiner Fresse auf eine Ringecke schlagen, die von einem Polster befreit wurde. Ach, hör auf. Daniel Bryan gewinnt das ganze Ding, dann wollte Kane da nochmal richtig klar Schiff machen, hat Daniel Bryan attackiert und wollte CM Punk attackieren und dann kam oder AJ war davor schon mit am Ring im CM Punk T-Shirt. Und hat dann Punk einen Stuhl noch zugeworfen, dass er sich wehren konnte gegen Kane. Sie machen wirklich beides, oder? Sie hauen ja, Kane rein und AJ. Und AJ screwt dann Punk, so wird's kommen. Und dann hat AJ noch die schönen Augen gemacht. Nee, pass mal auf, ich würde mich noch nicht mal wundern, wenn AJ Punk und Daniel Bryan screwt und Kane WWE-Champion wird. Super! Ja, und dann mit Kane rumknallt. Oh, das wird toll. Das wäre super. Kann er sich ja wieder das Ding da an den Hals halten. Und dann kommt ein neues Cover... AJ nackt mit Kane-Maske. Also du bist echt so ein ganz schlimmer Finger. Pass mal auf, aber ja, weil du ein perverses Schwein bist. Also ist ja ganz... Jetzt pass mal auf, am Freitag haben wir jetzt aber dann auch noch ein Match angekündigt bekommen. Und jetzt halte ich fest. WWE-Titelmatch. WWE-Titelmatch bei SmackDown. Das erste seit 8 Jahren, haben sie gesagt. Kann ich mir aber CM Punk gegen AJ. Nee, CM Punk gegen Kane. Und kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen, das kann doch gar nicht sein, dass es das erste WWE-Titelmatch seit 8 Jahren bei SmackDown war, ist. Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Der Titel, das glaube ich schon. Na, pass mal auf. Der WWE-Titel war doch auch eine Zeit lang bei SmackDown und der World Heavyweight-Titel war. Ja, mit Triple H als Champion. Ja, aber da davor war auch mal schon bei SmackDown. Ja, da muss es doch kein Championship-Match. Das wird schon stimmen, Ricky, Alter. Ja, stimmen. Bei der WWE, da wird es mit Sicherheit stimmen, genauso wie ihre Zuschauerangaben ständig. Ich glaube, das stimmt. Also wenn es irgendjemand weiß. Ich kenne mich da ja gar nicht aus. An der Stelle bist du wieder gefragt. Matze, du weißt sowas. Sonst weiß das keiner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich seit 8 Jahren kein WWE-Championship-Match mehr bei SmackDown gab. Also gib uns bitte Antwort. Danke. Also das wird's geben, Chris. Das wirst du verpassen, du arme Sau. Ja. Und wie gesagt, The Miz, das Ding ist im Endeffekt wahrscheinlich so gut jetzt dann mal endlich wie durch. Übrigens habe ich mir gedacht, man hätte schön Engel machen können mit The Miz und Randy Orton. Verstehst du, man hätte die Geschichte mit dem Marine 3 eigentlich mit reinnehmen können und hätte The Miz gegen Randy Orton fäden lassen können. Das ist zu smart. Brech ab, Ricky, brech ab. Das ist zu klar. Smart. Und auch noch am Memorial Day, weißt du, wo sie ihre ganzen Marines da feiern. Das ist ja so logisch gewesen. Verdammte Scheiße. Und dann verkloppen sie Orton oder was. Dann ist auch sofort, bitte, sofort ein Heel-Turn von Orton und ein Face-Turn von The Miz. Schön. Achso, ihr habt noch vergessen, dass Ricardo Rodriguez den United States Champion, Entschuldigung, nicht erschrecken, dass Alberto Del Rio den United States Champion Santino Marella in irgendwie 20 Sekunden besiegt hat oder so. Aber nicht, ach so. Das war am Anfang von Raw, aber da war ich noch so in Trance, da habe ich überhaupt nichts mitgekriegt. Dark Match habe ich dir erzählt, das war's. Das war Raw. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Mein MVP bei der ganzen Geschichte wurde The Big Show, den finde ich gut. Achso, zum Schluss, Entschuldigung, jetzt habe ich das Wichtigste vergessen. Big Show hätte ein Match bekommen sollen gegen den Funkosaurus. Ja. Oh. Hat sich so entstanden, Big Show lief hinten rum. Hat aber mal einfach, muss reichen, hinten rum. Kannst du dir schon vorstellen. Hat Santino Marella getroffen und ihm dann so ein bisschen gedroht, dass er ihm jetzt hier auf die Mütze gibt. Und dann kam der Funkosaurus und hat sich ihm an die Seite gestellt, dem guten Santino, und hat sich angeboten als Gegner für den Big Show. Und Big Show hat zugeschlagen, also erstmal nur bei der Gegnerwahl, und hat sich dann den Funkosaurus ausgewählt als Gegner. Den hat er übrigens in der Promo ganz am Anfang auch noch mitbeleidigt. Er hat gesagt, er hat die Schnauze voll, er war so enttäuscht von allen Workern auch und natürlich auch von den Fans, als er damals gekündigt wurde und so geweint hat. Da hätte danach der Funkosaurus, der wäre einfach rausgegangen, hätte getanzt. Und John Cena hätte Witze gemacht über John Laurinaitis und ja. Also ähnliche Gründe, die uns ankotzen, kotzen auch The Big Show an. Auf jeden Fall sollte es dann zu dem Match kommen, aber es kam dann eher nur zu so einem Brawl. Ja, also Big Show hat den guten Funkosaurus weggespeert und dann mit Teilen des Kommentatorenpuls verklopft. Verklopft. Und dann kam Kofi Kingston und R-Truth, keine Ahnung warum, und wollten einen Save machen. Das ist natürlich misslungen. Und was man noch sagen kann zum Schluss, das konnte man aber nicht mehr im Fernsehen sehen, wurde der Funkosaurus mit... Hat eigentlich das Tag Team Match gewonnen? Hab ich doch gesagt. Titelverteidigung. Ja. Zum Schluss wurde der Funkosaurus dann auf einer Trage rausgetragen. Das konnte man zwar nicht mehr im Fernsehen sehen, erzähle ich dir aber trotzdem. Und ja, ist jetzt dann offensichtlich auch erstmal... Ausgeschrieben. Ja, ich glaube, mal abwarten. Würde mich noch nicht mal wundern, weil da kommt ja auch nichts mehr von dem. Man könnte ihn tatsächlich vielleicht sogar rausschreiben, aber davon habe ich jetzt noch nichts gelesen oder gehört, dass sie da irgendwie einen Verletzungsengel planen. Aber es wäre nicht so verwunderlich. So, das ist Raw. Big Show ist für mich MVP. SmackDown MVP. SmackDown, keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall Randy Orton ist SmackDown MVP. Aber, Chris, ich kann an der Stelle verkünden... Hast du meinen MVPs? Ja, natürlich. Und zwar... Steen und Styles. Ja. Ja. Steen und Styles habe ich hier stehen. Die könnt ihr nachher erwähnen. Ich bin mal gespannt, wie die beim Voting abschneiden. Ja, ich auch. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Denn jetzt ist es Zeit, ich habe gerade gesagt, ich habe keine Ahnung von SmackDown. Wir haben ein neues Segment in unserer Sendung. Ja, ja, ja. Das kannst du zwar jetzt gleich gar nicht hören, aber du hast es ja schon gehört. Ach, du bist ein Fuchs. Wir haben uns gedacht, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hört auch noch zu, denn jetzt wird's echt richtig geil. Wir haben einen unserer Lieblingshörer gebeten, den Hirsemann. Ach, wisst ihr was? Ich spiele es einfach ab. Ich mach's wie früher. Chris, weißt du, wie das geht? Weißt du, was du jetzt sagen musst? Nee, Dalli, klick. Nein, du sagst jetzt, ich sag's dir ganz leise ins Ohr, Rainer, fahr ab. Wer fahr ab? Okay, ich mach's selber. Rainer, fahr ab. Hagemanns Match der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Segment hier bei Talk of Personality. Ich bin der Gute, hier ist Simon, wie auch immer ihr mich nennen möchtet. Und der gute Ricky hat mich informiert, dass ich hier ein kleines Segment haben darf bei Talk of Personality von Cult of Personality und ich mir ein Match der Woche aussuchen darf. Und diesmal ist meine Wahl auf das Triple Threat Number One Contenders Match von SmackDown gefallen, in welchem sich Alberto Del Rio gegen Kane und Randy Orton durchsetzen konnte. Und um dies kurz zu halten und dies schnell zu erklären, weshalb dies mein Match der Woche ist, meine Punkte sind hier, dass ich es gut finde, dass Alberto Del Rio jetzt gegen Sheamus antreten darf. Und ich fand es auch gut, dass Sheamus hier Del Rio nach dem Match noch einen, ja, sozusagen Schlag ins Gesicht von hinten verpasst hat und diese Fehde nun auch ein bisschen Fahrt aufnimmt vielleicht. Und mir hat es auch gut gefallen, dass Kane hier dabei war, denn mir gefällt Kane aktuell sehr gut und ich möchte ihn auch öfters sehen. Und auch Randy Orton hat ja eine gute Leistung gezeigt. Und ich fand es vor allem auch großartig, dass sich während des Matches Daniel Bryan wieder einmischte und Kane mit dem Stuhl attackieren wollte, was er ja schon vor dem Match gemacht hat. Ja, was negativ anzukreiden ist, dass Alberto Del Rios Kicks nicht unbedingt die besten sind. Er sollte vielleicht dann doch lieber mit Schlägen und Haltegriffen arbeiten. Aber Kane und Randy Orton haben gute Arbeit gezeigt und das Match hat mich unterhalten. Ja. Und auch die Anfangspromo zum Beispiel hat auf das Match hingearbeitet, worauf man sich dann über die ganze SmackDown-Episode freuen konnte. Und deshalb ist dies mein Match der Woche. Und ja, es gab natürlich viele andere Matches. Ich hätte sonst noch gehabt, John Cena und Sheamus gegen Orton Sai, Dolph Ziggler und Jack Swagger sowie Sheamus gegen Jack Swagger, aber dieses Triple Threat Number One Contender Match, welchen sich Alberto Del Rio gegen Kane und Randy Orton durchsetzte bei SmackDown, hat mir dann doch besser gefallen. Ja. Und ihr hört dann nächsten Dienstag wieder von mir und dann bis die Tage. Ciao. Morgen. Ja, großartig. Hirsemanns Match der Woche. Chris, bist wieder da. Großartig, besser geht's nicht. Das geht wirklich nicht besser. Hirsemann, es geht nicht besser. Herzlichen Dank für dein Match der Woche. Wird jetzt jede Woche dabei sein. Wir hatten ja erst überlegt, weil Don West jetzt frei ist, ne, von TNA, ob wir ihn verpflichten. Nee. Der Hirsemann ist einfach besser. Er ist einfach besser und ja, ich freue mich auf nächste Woche. Also ich find's wirklich großartig. Hirsemann, ja, wirklich, richtig und auch 2 Minuten passt genau. Hirsemann, großartig, mehr muss man nicht sagen. Riesendank, Leute, wenn ihr irgendwie jetzt auch findet, der Hirsemann hat da mal eine kleine Aufmerksamkeit verdient. Ihr könnt den Hirsemann über Twitter flattern. Was jetzt flattern ist, das erfahrt ihr bei Cult of Personality im Bereich unterstützt uns. Da könnt ihr den Hirsemann dann flattern, dem den ein oder anderen Groschen sozusagen in den Hut werfen. Dann, Chris, kurz nochmal zurückzukommen auf meine Unterstellung. Es gab bestimmt schon in den letzten 8 Jahren ein WWE-Titelmatch bei SmackDown. Und Matze, ich wusste es, Matze, hat mir geschrieben, es gab sehr wohl ein Match. Und zwar ein No-Contest zwischen Triple H und Big Show. Und das wurde ausgestrahlt am 10.10.2008. Und da ruf ich an bei der WWE. Das sage ich dir. Das sage ich. Beschwere ich mich. Aber nicht jetzt, weil wir haben keine Zeit. Pass mal auf, weil wir haben wirklich keine Zeit. Diese TNA-Verklagerei mit der WWE, das lassen wir mal. Ja, das ist jetzt so Quark. Muss man nur ganz kurz mal nachdenken. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hat TNA damit ein Problem, dass irgendein Mitarbeiter gesagt hat, wann die Verträge auslaufen von anderen Wrestlern. Ja, wobei TNA. WWE im Vorhinein schon gesagt hat, es gibt da so einen Typen, der erzählt uns die ganze Zeit Internas. Wir wollen das aber gar nicht. Jetzt muss ich mal kurz fragen, was sind es eigentlich genau für Internas mit diesen Verträgen? Denn was soweit geht um den Hoden von Hogan? Ja, ich frag dich jetzt mal ganz blöd, ja? Wenn heute die WWE auf ihrer Seite oder auch TNA auf ihrer Seite verkündet, dass Wrestler XY um 3 Jahre verlängert hat, kann ich mir da nicht einfach sagen, also guck mal, heute ist der 29.05., 3 Jahre dazu hat hier 2015, ist dann fast gar nicht mehr so... Es wird schon um wichtigere Sachen gegangen sein. Nee, es ging um die Vertragslänge und um die Vertragslänge der verschiedenen Wrestler. Und die echt? Ja, und das sei auch der Grund, warum man zum Beispiel bei Austin Aries dann jetzt ein bisschen locker gelassen hat von der WWE, von Seiten der WWE. Ja, es ist doch noch interessant gewesen, die Story hier. Ja. Aber es muss jetzt reichen. Schluss jetzt. So. Jetzt habe ich gerülpst hier. Super. Mensch, du bist ja wirklich ein Schelm. Ich bin ein witziger Typ heute, du. Jetzt pass mal auf, jetzt kommen wir zu der MVP-Schwachsinn hier. Letzte Woche waren 6 Leute nominiert. 6 Leute hatten die Möglichkeit, MVP der Woche zu werden. Daniel Bryan, CM Punk, Eve Torres, Sheamus, Randy Orton und Damien Sandow. Geworden ist MVP der Woche Eve. Chris, Eve ist MVP der Woche geworden. Ja, das... Your thoughts. Freunde. Nur weil sie Titten hat, oder was? Ja, ich finde es schön. Also, ihre Titten. Und damit kommen wir zur Wahl des, Chris? MVP des Monats. Mai. Jetzt wählen wir, Moment mal, damit wir nicht durcheinander kommen, wir müssen natürlich erstmal auflösen, wer MVP des Monats April geworden ist. Ja. Da waren 3 Kandidaten zur Auswahl, die ihr voten konntet. Brock Lesnar, Daniel Bryan und Rosa Mendes. Und jetzt weiß ich genau, dass einer völlig aus dem Häuschen sein wird. Ja, und nicht nur einer. Mindestens einer. Und zwar der gute Dennis. Denn Rosa Mendes hat ihren ersten Titel im Wrestling gewonnen. Sie wurde MVP des Monats bei Cult of Personality, Talk of Personality. Großartig. Rosa Mendes muss mir alles notieren, weil da blickt nachher keine Sau mehr durch. Großartig, zu Recht. Zu Recht mit diesen Titten und diesem Arsch. Zu Recht. Wir halten also fest, diese Woche 2 Frauen erfolgreich bei uns. Ja, das ist unglaublich. Das kann echt nicht wahr sein. Also nachher gucke ich mir erstmal irgendein Porno bei YouTube an. Der Frauenversteher-Podcast Nummer 1. Aber echt. Super. Damit ergibt sich jetzt folgendes Szenario für den Monat Mai. Also jetzt geht's praktisch dann sofort weiter. Ihr könnt den MVP des Monats Mai wählen. Habt da wieder eine 4 Wochen Zeit. Aber ich würde gleich abstimmen, damit es da... Damit man das nicht vergisst, ne? Damit man es nicht vergisst. Zur Auswahl stehen diesmal 4 Leute. Unter anderem Eve, die hat ja heute gewonnen. Die zählt also noch im Mai mit rein. Logisch, ist ja auch Mai, Chris, kann man so sagen, oder? Kann man fast so sagen, kann man so sagen. Daniel Bryan hat es erneut geschafft. Übrigens war Daniel Bryan bis jetzt auch der einzigste MVP der Woche, der seinen Titel verteidigen konnte. Mhm. Dann mit dabei ist The Big Show. Wen wundert's? Und mein Favorit bei der ganzen Geschichte, na, weißt du wer? Hast du schon vergessen? Nee, Paul Heyman. Den gab's auch mal. Ja, den gab's auch mal 2 Wochen. Das ist mein Favorit eigentlich für den... Das waren noch die Zeiten, da habe ich noch WWE geguckt. Da hast du noch WWE geguckt. Mein Favorit für den Monat Mai, also ich weiß nicht, ob ich es direkt nach Sendungsende hier online stellen werde. Oder weißt du, was ich mache? Ich mache es während der Sendung. Chris, ich weiß, das kostet dir Zeit, aber ich habe nachher keine Zeit. Mein Kind kommt nachher zusammen mit meiner Frau, die gehört da mit dazu. Ich habe sozusagen beide die Katze im Sack gekauft. Und wenn ich nicht jetzt... ich mache das nachher. Leck mich am Arsch. Für diese Woche... MVP der Woche. Jetzt reden wir von MVP der Woche. Ich weiß, es ist sehr verwirrend, aber ihr geht am besten heute Abend kurz auf cultofpersonality.de. Hast du wieder diese Tonaussetzer gehabt gerade? Ja, ja. cultofpersonality.de, dann stehen rechts wieder alles schön aufgelistet. MVP der Woche, MVP des Monats. Ich muss mich beeilen, Mann, Alter. Hier ist echt hier... Mann, Alter, ja, mach doch. 72 Minuten schon wieder gesendet, weil es ist ja noch was ganz Wichtiges. Also auf jeden Fall, für diese Woche MVP der Woche. Vorgeschlagen, Randy Orton, Big Show, Kevin Steen und AJ Styles. Die stehen für die Woche. Das ist mal eine Mixtur. Das ist eine Mixtur. Die hat's in sich. Das müssen wir machen. Und jetzt habt ihr praktisch 2 Sachen, die ihr voten könnt. Aber jetzt wird's noch viel, viel wichtiger. Denn wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, es wird bei Cult of Personality in Zukunft einen Fußball-Podcast geben. Ja. Wir haben uns gedacht, was andere können, können wir schon lange. Und deswegen gibt's einen Fußball-Podcast bei uns. Und an was ist es gescheitert? Wir haben es immer auf den Tobi geschoben. Wir haben es auf den Tobi seine Leitung geschoben, auf den Tobi sein Mikrofon. Das ist alles nicht wahr gewesen. Es lag daran, dass uns kein Name eingefallen ist. Ja. Aus diesem Grund haben wir uns jetzt... Gehen wir es diese Woche auf Tobis Leitung. Genau. Haben wir 3 Hosts uns jetzt jeweils 2 Namen überlegt und geben die euch jetzt zur Auswahl. Ihr habt praktisch 6 Namen zur Auswahl. Erstmal nur 5, weil mir ist immer noch kein zweiter eingefallen. Dann musst du das jetzt gleich spontan machen. Da kann ich den nicht nachreichen? Wo ist denn sowas? Nein, du kannst den nicht nachreichen. Das ist ja wie... Das ist wie, genau. Und so ist es. Ist das klar? So, dann nehme ich echt League of Personality, wenn du mich so nervst. Ja, also kannst du doch machen. Haben wir es schon. Siehst du? Also, jetzt pass auf. Du wirst gleich merken, dass deine Namen nicht die schlimmsten sind. Denn ja, aber ich muss doch noch meinen zweiten sagen. Hast du doch Bolzplatz. Hast du das gerade schon gesagt? Habe ich jetzt gerade eben gesagt, ja. Richtig. Also jetzt pass auf. Ich habe folgende Namen zur Auswahl. Also das, ich bin Ricky. Ach, ich fange... Nee, Tobi muss im Schluss sein. Das ist echt das Highlight an Namen. und das ist nichts gegen Tobi und Chris versus Evil, echt. Also meine 2 Vorschläge sind 2-0 geschrieben. Ja. ausgeschrieben, also 2, dann ein Doppelpunkt und dann 0 auch ausgeschrieben oder alternativ 2, Doppelpunkt und dann die 0 als Zahl. Aber das seht ihr dann beim Voting. Oder ganz einfach habe ich mir gedacht, weil 2 Nullen viel mehr Sinn machen würde. Chris, dann machst du 2 Nullen als deinen Namen von mir aus. Nee, will ich nicht. Also, mein zweiter Vorschlag ist dann noch COP Fußball. Habe ich mir gedacht. Wie bist du da drauf gekommen? Da saß ich schon so. Letzte Nacht ewig noch dran und hatte dann irgendwann den Anfang fertig. Und dann war Fußball, das fiel mir dann direkt ein. Eigentlich. Ja. Jetzt kommen wir zu Chris' Vorschläge. Chris, du kannst nochmal sagen, was sind deine Ideen? Ja, dann nehme ich die League of Personality und den Bolzplatz. So. Und jetzt kommt Tobi. Tobi, habe ich gesagt, Tobi, du kannst natürlich auch zwei Namen uns nennen, die wir zur Wahl stellen können. Und der erste Name, der ist noch, ja, 4 Ecken, 2 Elfer, das ist seine erste Idee. Die Zahlen jeweils dann auch als Zahlen geschrieben, also 4 und dann Ecken ja, klein. Ecken, 2 Elfer, ja, okay. Dann, macht Sinn irgendwie. So. Und jetzt der zweite Name ist 8:60,15:108. Ja, hast recht. Muss auf jeden Fall wenigstens ein deutscher Name sein. Ja, das war ja Voraussetzung. Das habe ich ihm auch gesagt. Also danke, Tobi, für den Vorschlag. Ausgeschrieben, aber bitte. Das hat er nicht gesagt. Also ihr habt also folgende 6 Fußball-Podcast-Namen hier für Cult of Personality zur Wahl. 2:0, COP Fußball, Bolzplatz, League of Personality, 4 Ecken, 2 Elfer, und eben 8:60, 15:108. Hey! Hey, wer bist du denn? Hallo, kannst du mal was sagen, Junge? Hey, hier, ich bin da. Also hier ist der Beweis, dass es doch an der Leitung liegt. Vorlesen. So hat er bestimmt auch den Namen gesagt in der Verbindung. Was schätzt du für einen Scheiß? Oh, warte mal. Jetzt pass auf, entweder 8:60 oder das andere. Das sind insgesamt 3 Namen, du Affe. Es waren aber nur 2 gewünscht, also entscheiden Sie sich bitte jetzt. 8:60. Und der zweite Name ist 4 Ecken, 2 Elfer. Richtig. Danke. Warum? 8:60, wer das rausfindet, kriegt einen Preis von mir. Was denn für ein Preis? Ja, das überlege ich mir dann. Was machst denn du? Eintrittskarten. Wer bist du denn? Wer bist du? Was geht los hier? Das klebt? Ja. Das Tobi. Geht jetzt hier aber gerade völlig hallo, auf den Ruder. Hier ist eigentlich eine gerade. Papa macht keinen Podcast. Dass wir den kurz fertig machen und dass wir dann spielen? Was ist denn eigentlich los jetzt? Weißt du, was du kurz sagen kannst? Sag, keine Ahnung, sag mal Tschüss, Hirsemann. Chris, du hörst? Ja, komm mal her, Tobi. Du musst ans Mikrofon. Bin ich komm, du? Hier, hier ist das Mikrofon. Und jetzt sag mal Tschüss, Hirsemann. Wie findest du meinen Namen? So. Ich finde meinen besser. Was? Ich finde meinen besser. Also bevor das jetzt hier alles aus dem Ruder läuft, ganz kurz, Tobi, du bleibst ja auch noch schnell dran. Also die Namen. Wie ernst ja auch noch bleibt. Das ist ein Computer. Jetzt, du musst mal ganz kurz hier Schnäbelchen halten. Gleich geht's los, okay? Aber wenn du das gemacht hast, wenn ich fertig bin, drucke ich dir ein Hello Kitty-Bild aus, okay. So, also, die Vorschläge sind... Frag mal die Mia, ob sie sich schon erholt hat, nachdem ich sie gestern abgegrätscht habe. Tut's noch weh, wo der Tobi dich gestern geschlagen hat? Tut ja, nicht mehr weh, oder? Nee. Also, pass auf, Leute, ey, jetzt müssen wir das ganz kurz hier noch ins Blei gießen. Die 6 Namen sind 2:0, COP Fußball, 8:60, 4 Ecken, 2 Elfer, Bolzplatz. Ich kriege voll die Nachrichten über den Scheiß. Und League of Personality. So, jetzt Moment, jetzt haben wir es doch fast geschafft, Leute. Jetzt bleibt doch mal kurz noch zusammen. Dann müssen wir... Jetzt ist doch mal, das ist ein Mikrofon. Möchtest du was sagen? Hat Mia noch einen Namen? Willst du auch noch einen Namen für einen Fußball-Podcast vorschlagen? Hello Kitty, hört es? Nein, sie will es nicht. Jetzt pass auf, Leute, ihr müsst noch uns einen Gefallen tun. Wir posten ja immer, wir haben ja uns überlegt, dass wir so Videos von unseren Sendungen dann auch bei YouTube online stellen. Und da wäre es immer schön, wenn euch das gefällt, dann klickt ihr auf Gefällt mir. Und wenn es euch nicht gefällt, dann hört es euch halt einfach nicht an. Das wäre so mein Vorschlag an euch. Ja. Das wäre echt toll, weil da gibt es so einen Spacken, der bewertet uns immer schlecht absichtlich und das ist total. Es ist so ein Ego-Ding von mir da. Das kann ich denke, du sprichst das nicht mehr an. Ich habe doch überhaupt nichts angesprochen. Jetzt ist doch okay. Mal gut. So, also das bitte machen. So, jetzt müssen wir echt uns beeilen, sonst geht hier gar nichts mehr. Dann möchte ich an der Stelle verkünden, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, vom 13. auf den 14.7. sendet Cult of Personality 24 Stunden am Stück. Los geht's um 17 Uhr, das ist ein Freitag. Und geht dann bis Samstag 17 Uhr. Ich habe das Gefühl, dass ich den Rest einfach dann nochmal zu einem anderen Zeitpunkt erzähle. Ich verabschiede mich hier in der Sendung und wünsche euch noch eine schöne Unterhaltung jetzt mit Tobi und Chris. Bis dann, tschüss. Der Penner kotzt nicht an, echt. Der, naja, aber du wohnst wenigstens nicht in der Nähe von ihm. Zum Glück. Ja, aber er uns verarscht, er hat bestimmt schon den Schluss gemacht, oder? Weiß nicht, ich glaube, wenn schon. Und wenn schon. Ricky, wollen wir noch ein bisschen irgendwen beleidigen? Ich wäre von Manu. Wer ist eigentlich Manu? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass das so ein Affe ist, der immer unsere YouTube-Videos schlecht bewertet. Hallo, das ist noch nicht bei, also man hört noch. Also, jetzt ist Ruhe hier. Ruhe im Karton, verabschiedet euch jetzt. Ich bin gleich fertig. Jetzt ist aber gut. Also, sagt jetzt, verabschiedet euch jetzt. Ricky das Hello Kitty-Ding ausdrucken und dann können wir weitermachen. Ich drück das Hello Kitty-Ding nochmal dem Manu kurz, aus. Tobi, mal ganz kurz. Chris, du hörst ja jetzt gerade, Tobi, seine Leitung ist super, oder? Kann man einen Podcast machen mit dem? Chris. Wie bitte? Ich sagte, Tobi, seine Leitung und sein Mikrofon. Ganz kurz mal, ganz kurz. Wenn der Kuchen redet, ist der Krümel ruhig. Das weißt du. Dann darfst du wieder reden, mein Schatz. Also, kann man mit dem Tobi jetzt so eine Sendung machen oder nicht? Wie ist der Stand unserer Sendung gerade? Wir nehmen auf. Es ist Podcast-Zeit. Es ist Podcast? Ja. Na ja, dann sind wir doch ernst dabei. Also, ich bin auf jeden Fall keine Ahnung. Ich finde seine Qualität brillant. So, super. Ich war noch nie so geil auf ihn. Jetzt bin ich fertig. Jetzt sage ich Tschüss und dann darfst du auch Tschüss sagen, ja? Ricky. Pass auf. Also, Leute, wir hören uns wieder. Am Sonntag zu Reality Check, den Gast weiß jetzt ich noch Schluss? Nicht. Warum denn? Jetzt ist Schluss, ja, ich muss jetzt babysitten. Den Gast weiß ich noch nicht, weil dein ehemaliger Partner, der Christian, der hat einfach kurzfristig abgesagt. Ja. Aktien hat aktuell Big Brother Steve, um einzuspringen, aber das kann ich noch an der Stelle nicht verkünden als sozusagen gedealt. Also lasst euch überraschen, wer bei Reality Check dabei ist am Sonntag. Und ich bedanke mich natürlich beim Tobi. Danke für deinen Anruf, danke für deine tollen Vorschläge, Chris. Auch du warst super. Danke an dich. Mia, sagst du noch kurz Tschüss? Wir müssen laut sagen. Sag mal Tschüss, Hirsemann. Bis morgen. Okay, also Tschüss, ihr Nasen. Bis dann. Tschüss. Ja, komm, geh in Arsch.